Bitte aktivieren Sie den Flugmodus. Ich tat dies bereits. Legen Sie sich zurück und genießen Sie die Show mit geschlossenen Augen. Auch besonders, wenn Sie jetzt auf der Autobahn sind, die Show. Vielen Dank. Ja, wenn es jemand hört nachher. Ich war auf der Datenautobahn, zählt das auch? Sagt das überhaupt noch jemand? Ja, es gab doch so einen, gab es da nicht so einen geilen Schlagersong? Irgendwie mit Ich surfe auf der Datenautobahn. What? Fährt vor mir ein schönes Mädchen auf der Datenautobahn. Na, also vor mir fährt ein schönes im also, Wagen also vor ein mir. Ding ist ja der Computer Nummer 3. Kennt ihr das? Nein. Der Computer Nummer 3 findet für mich den perfekten Mann. Nein. Kennt ihr nicht? Nein. Okay, das ist sozusagen so ein und der findet immer die jeweils passenden Partner. Aber es klingt Partner ein bisschen dazu. Als wär's von das Modul. Nee, ist viel viel älter, ja, ja, in den 70ern, glaube ich. Ich habe übrigens ein neues Lebensmotto. Irgendjemand schnäufelt ein bisschen. Könnt ihr mal ausatmen? Warum? Irgendwie, genau. Ja, ich muss aber doch atmen. Soll ich ja, einfach, jetzt Jürgen, schnäufelt bitte. Man aus? Soll ich einfach die 2 Stunden die Luft anhalten? Soll ich mal 2 Stunden die Luft anhalten? Nee, einfach dein Mikrofon sozusagen irgendwie so drin, dass du, ja, wenn du rauspustest, das dreht mit der Nase nicht so dran kommst. Das dreht nicht. Ja. Ich kann es höchstens weiter, ja, weiter wegtun. Soll ich auch weiter weg? Aber jetzt hört man mich ja nicht mehr. Soll ich noch weiter wegtun? Jetzt hört mich keiner mehr. Weiter weg. Mal aus. Keiner hört mir zu. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm oder so. Die Frage ist, ob du öfter so ausschnaust. Ich kann gerne weiter wegtun. Nee, also, nee. Das Problem ist ja auch nicht, dass du schnaufen hörst. Das Problem ist, wenn so ein Ne, ich krieg's jetzt schlecht hin. Aber wenn du nicht bloß so ein hörst du so ein Weil sozusagen das Mikrofon wirklich also Dominik, Luft immer wenn du ausatmest, betätige bitte. Jedes Mal. So. Ich hab ein neues Motto für mein Leben und für diesen Podcast. Oh, ein neues Motto? Ja, das ist von Maxim Gorki und er hat mal gesagt, man muss nicht in der Bratpfanne gelegen haben, um über einen Schnitzel zu schreiben. Ich finde, das passt sehr gut für uns. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Schon wieder. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Jetzt musstest du überlegen. Nein, ich war massiv irritiert. Das wirft mich immer wieder aus der Bahn, wenn ich meinen eigenen Namen nicht sagen darf. Ah. So, Teamgedanke, das ist nicht meins. Das wäre auch ein geiler Spruch im Bewerbungsgespräch, auf jeden Fall. Ja, soll ich ganz ehrlich mit Ihnen sein? Ich habe einen sehr abstrusen Humor. Ich weiß nicht, ob Sie damit klarkommen werden. Ja, sehr gut. Heutzutage kann man sich doch alles erlauben, oder in Bewerbungsgesprächen. Ja, du bist halt kompetent. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Das habe ich vergessen. Das vergesse ich manchmal. Du kannst programmieren. Das vergesse ich manchmal. Nee, tatsächlich gehen ja Unternehmen langsam dazu über, sich bei Leuten zu bewerben. So, das ist ja wenig so der Mindshift. Ich glaube, Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, in welcher Branche und wie gefragt du gerade bist. Hm. Ja. Again, if you can code. Nee, ich glaube, das war eher so Handwerk, aber das kann ich ja auch nicht. Aber nicht, dass ich mich da beworben hätte. Also ich weiß nicht, wohin das führt. Ich weiß nicht, warum wir damit angefangen haben. Hat jemand irgendwas Spannendes zu erzählen? Ich bin ein Vollidiot. Also ihr hattet ja immer schon die Vermutung und jetzt habt ihr die Bestätigung. Wir haben nämlich ein umfangreiches Sponsoring-Paket bekommen. Und von? Ja, das ist die Frage, ob ich das jetzt schon sagen soll, weil ich habe es nämlich da vergessen. Es ist Fleischsalat. Ja, genau. Und der steht aus jetzt zu Hause auf der Heizung. Bartholomä. Und wir kriegen ihn dann in 3 Wochen. Genau, der beste Fleischsalat der Welt sponsert uns ab sofort, nachdem die Umsätze um 8 Milliarden % gestiegen sind. Nein, tatsächlich war ich im Urlaub und der Sponsoring-Partner hat hochprofessionell, wie sowas abläuft, bei meiner Mutter abgegeben. Und ich könnte jetzt behaupten, dass irgendwie dies verbockt hat oder sonst wie, aber ich habe es unterdessen schon in Empfang genommen. Es ist wirklich viel, es sah gut aus, ich habe es nicht ausgepackt, weil es sollte auch hier für mich eine Überraschung sein und ich, Vollidiot, habe es einfach daheim stehen lassen. Komm, wir drücken jetzt mal auf Pause und wie lange brauchst du, bis du wieder da bist? Halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, eine Stunde? Ja, das schaffen wir. Okay, gut, dann tschüss. Eine Stunde später. Hallo, ich habe das Sponsoring-Paket nicht gefunden. Ich hatte es doch schon nicht im Auto. Und okay. Da hat es jemand geklaut. Hörspiele können wir. Ja. Gilt es schon als Special Effect? Ja, total. Das heißt gilded. Gilded? Gilded heißt es. Gilded. Willkommen in Franken. Ja, ansonsten, ich war auf dem Podstock, ein Podcast-Festival. Und nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die ich kennenlernen durfte und alle, die ich schon mal gesehen habe, dann wiedersehen durfte. Es war sehr, sehr schön. Ich habe sehr viele Menschen gesehen. Es gab eine Vorpremiere vom Podcast Hashtag Mensch, wo ich die Premierenfolge und eine spätere produziert habe. Und ja, war sehr schön. Also eine Vorpremiere heißt, dass die ganze gesamte Folge abgespielt wurde? Nee, es wurde so in die erste Staffel reingeschnuppert. Das heißt, wir haben Fragen beantwortet und ein bisschen erzählt, wie es war, das zu tun, was so mit dem Projekt auf sich hat. Das Video kann man auf YouTube angucken. Genau. Ich frage mich, ob das irgendwann wie in der Filmindustrie ist, dass dann einen Teaser gibt und einen Trailer gibt, einen ersten Trailer, einen Red Band Trailer. Tatsächlich war es so. Ja, geil. Ja, ja. Also wir hatten so mehrere Schnipsel. Könnt ihr dann auch, also was ich sehr genieße, was ich in letzter Zeit geguckt habe, gehört habe, Empire ist das größte Filmmagazin der Welt und die Redakteure machen einen Podcast und die sind tatsächlich sehr witzig. Wenn sich irgendjemand für Film interessiert, der Empire Podcast und was die in regelmäßigen Abständen machen, ist Spoilercasts für Filme. Oh. Da habe ich neulich den Deadpool 2 Spoilercast gehört und da ist unter anderem dann ein Abschnitt drin, wo Ryan Reynolds, der Hauptdarsteller, wirklich selber mit dabei ist und der ist so witzig, der Typ. Das ist okay. Unfassbar. Sowas musst du dann machen auch. Aha. Für den Podcast, Teaser, Trailer, alles und dann noch Spoilercast. Schön. Ja, und zuletzt habe ich noch eigens ein Projekt gestartet. Und zwar habe ich mal meine ganzen Podcast-Aktivitäten auf einer Homepage gesammelt und zudem ein eigenes Podcast-Projekt gestartet. Das findet sich auf dampfnudel.net, weil mein Vorname und mein Nachname zu buchstabieren immer ein kleiner Kampf ist. Habe ich gedacht, für Audioformat ist doch was Sprechendes gut und deswegen dampfnudel.net. Und da findet ihr einen Podcast, der heißt ja ganz dem Namen nach Halbgar und da probiere ich Podcast-Konzepte aus. Und die Idee ist, dass jede Folge... Dass jeder sich köstlich amüsiert. Naja, sozusagen jede Folge ist ein neues Konzept oder ein anderes Konzept. Und dann können die Leute darüber abstimmen, ob die Idee gut ist, ob man das machen sollte oder auch nicht. Und okay. Je nachdem, ob ich selber dazu auch mehr produzieren kann und will und wie da so der Rücklauf von den Leuten und die Meinung ist, produziere ich dann vielleicht auch einige Sachen selber voll aus. So die erste Folge habe ich schon gemacht. Es geht dabei um alle möglichen Formate, was ich mir schon mal so überlegt habe, was ich mal gerne ausprobieren würde. Und ich behalte mir da auch vor, auch mal... Ein Podcast mit Schnalzlauten. Ja, also ich sag mal, es kann auch mal was eher Obskures sein. Auch was Obszönes? Würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Ist jetzt aber nicht so mein Ding per se, also von daher... Kannst du mich für eine Gastfolge einfach dazu holen? Ja, das wär dann so die Frage. Der Frivole-Podcast. Ich meine, wenn du da irgendwas erzählen willst oder so, müssen wir halt mal gucken mit der Rating und so, aber ansonsten. Wir könnten mal einen Podcast über Geschichte machen. Boah. Wir hatten davon eine Ahnung. Ja, eben keiner, das ist ja das. Ja. Und was soll ich sagen? Ja, die erste Folge ist draußen, aber ich meine die Sachen, die ich da tue, auch ernst. Also es ist jetzt kein Was soll denn das heißen? Nein, Moment. Nicht so wie wir hier. Nein. Es gibt einen wunderbaren Podcast, auf den ich aufmerksam gemacht worden bin. Der heißt Der will doch nur spielen. Sehr, sehr lustig. Und der hat eigentlich genau das gleiche Konzept, aber der meint es nicht ernst. Also der produziert halt nur Folgen vom der Suizid-Podcast, wo die Person, die den Podcast hat, sich am Schluss einfach umbringt und dann wenn auch immer die zweite witzig. Folge kommt. Oder der Gebärden-Podcast, wo der Podcast eher unakustisch zugeht. Okay, also das sind so real. Genau. Und inzwischen ist aber eher dazu übergegangen, real existierende Formate zu parodieren. Okay. Und das ist mit unglaublich viel Detailarbeit und Liebe gemacht. Also ganz, ganz cool. Mir wurde auf dem Podstock empfohlen und auf meinem Weg habe ich den komplett durchgehört, alle Folgen. Sehr schön. Wie lang war der Heimweg? Ich bin nach Hause gelaufen. Lang. Mehrere Tage. Ja, nein, das waren schon so 4,5 Stunden, die ich unterwegs war. Okay. Von daher, ja. Hört sich gut weg. Krausi Mausi, was also hast du so erlebt? Das willst du gar nicht wissen, glaube ich. Doch, erzähl uns. Ich war im Urlaub. Erzähl uns. Wo? Kann ich vor Gericht gegen dich aussagen? Ich war im Urlaub bei ungefähr 85 Grad und es war zu heiß für alles und Deswegen waren wir am Gardasee, einfach nur abflacken. Wenn man die letzten A's hört, ist, glaube ich, mein Hauptsatz, den ich so sage, es ist zu heiß, es ist zu heiß, es ist zu heiß. Ja, von den haben wir aufgenommen bei 40 Grad hier gefühlt. Das Schöne ist ja, dass wir so eine Session hatten, wo es absurd heiß war, wo wir alles aufgenommen haben. Und das verteilt sich jetzt natürlich bedingt durch das Format über ein paar Wochen hinaus. Oder einfach jede Woche sagst du, es ist, es ist so heiß. Aber ich glaube, die Folgen sind jetzt durch, oder? Ja. Ich glaube, jetzt können wir wieder. Heute ist eigentlich angenehm. Heute ist so richtig normal. Ja. Normal und wer weiß, quasi. Wenn die Sachen rauskommen, ist vielleicht schon wieder zu kalt oder schon wieder zu heiß. Ich habe neulich tatsächlich überlegt, ob ich meinen Kachelofen anschiere, weil ich mein Freiberufler-Arbeitszimmer ist ja bei mir im Keller und der Kellerboden ist wahnsinnig kalt und da kann es draußen irgendwie 25 Grad haben und ich sitze da drin und es ist arschkalt. Jetzt habe ich echt überlegt, ob ich schon die Heizperiode beginnen aber soll. Ist der Kachelofen nicht oben ebenerdig? Ja, das ist mein Hauptproblem daran. Also das heißt, du müsstest wie ein Besessener schüren, dass das bis nach unten abstrahlt. Ja, oder halt dann im Wohnzimmer arbeiten. Nein, ich war dann halt abends so durchgefroren, dass ich dann oben war und mir dachte, jetzt vielleicht mal so den Kachelofen. Also nicht für tagsüber das Wärme wird unten, sondern zum Aufwärmen. Das, so klug war ich dann schon, dass mir das nicht hilft. Ich hätte so gerne jetzt einfach ein Bild von dir, wie in so einer klassischen Charles Dickens-Story, wo du so ein kleiner armer Junge bist, der eingemummelt ist in seiner letzte Decke, weil dir so kalt ist. Es erinnert mich eher ein bisschen an so ein Charlie Chaplin-Ding, dass er total friert und dann vielleicht sich auch in Ermangelung von Nahrungsmitteln einfach einen Schuh kocht. Jürgen, bevor du dir jemals einen Schuh kochen musst, komm zu mir. Okay. Kannst auch gern bei mir kommen, ich koche dir gern was. Okay. Mit genug Vorlaufzeit kannst du sogar aussuchen, was. Ich hätte ein paar Schuhe, die wären es eigentlich, mit denen kann man eigentlich sonst nichts mehr machen. Außer essen. Außer kochen. Ja, von essen war nicht die Rede. Ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Wir haben, was mir echt gut gefällt, wir kriegen in letzter Zeit immer mehr Kommentare auf unserer Webseite zu irgendwelchen kurzen Folgen, zu langen Folgen, zu allen möglichen. Das finde ich sehr schön. Das macht ja mega gut. Das ich finde, einer unserer letzten A-Folgen ist da fast schon eskaliert. Achtung, Spoiler für alle, die sie noch nicht nachgehört haben. Jetzt die Möglichkeit. 3, 2, 1. Die Dame auf der 200-Markschein. Das hat ja doch die ein oder andere Kommentar hinterlassen auf der Homepage. Das ist echt super, was der Leute alles Schöne schreiben. Ja, vor allem hat sie uns jung genannt. Ich meine, das ist mir echt schon lange nicht mehr passiert. Früher gab es das mal, dass irgendjemand gesagt hat, der junge Mann, aber das ist... Da hattest du ja noch Haare. Ich habe immer noch Haare, Dominik, nur an anderen Stellen. Die sind nach Süden gewandert. Ja, da kam auch dieser Tipp für diese schöne WDR-Serie her, die irgendwie... Wir wandern nach Süden? Nein. Ach, Philipp, du musst mal versuchen, hier zu folgen, ja? Der Konversation zu folgen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Die WDR-Serie mit den Schildern, mit den braunen Schildern. Ja, genial. Ich habe mich total gefreut, dass es das schon gibt. Ja, von daher vielen, vielen Dank für alle Kommentare. Also immer, immer gern gesehen. Das versüßt immer sehr den Tag, wenn man auch in dieses Internet, in das man so hineinruft, auch etwas zurückbekommt. Allgemein in Kommunikation ist es gut, wenn man eine Antwort kriegt. Ja. Auch zwischenmenschlich. Ja, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Leid des Podcasters, dass das schon so ein bisschen so eine Einbahnstraße ist meistens. Ja, um es wieder mein altes Leid zu klagen, ich würde am liebsten vor Leuten aufzeichnen, weil mir eben dieser direkte Kanal manchmal ein bisschen fehlt. Ja, dann mach das doch. Was ist denn mit dem einen geworden, der gemeint hat, der will das Skript haben, weil es seinen Kumpel auf dem Geburtstag vorlesen will? Ja, ich hoffe, dass der das hört. Der hat sich nicht wieder bei mir zurückgemeldet. Oh, oh. So, wahrscheinlich bringt er jetzt ein Buch raus auf Basis meiner Notizen oder so. Ach so, ich habe jetzt gedacht, du schreibst ihn in dein Buch, deine Feindesliste. Nee, da steht nur Dominik. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht mehr, warum, aber... Das ist so Kategorie, wird schon wissen, warum. Ja, genau, wird schon vergessen haben, warum. Ich merke mir ja solche Sachen immer nicht, das ist ja immer mein Problem. Aber es ist doch besser, wenn man ein vergebungsvolles Gedächtnis hat. Ich möchte tatsächlich noch zwei Sachen sagen und die sind überhaupt gar nicht wichtig, aber ich möchte trotzdem sagen, Leute, spielt Dead Cells und spielt Into the Breach, das sind ganz tolle Spiele. Danke, jetzt geht's mir besser. Schön. Okay. Das muss ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich wollte mich noch bei Anne bedanken. Die hat mir das Thema diesmal geliefert. Ich meine, ich habe es das letzte Mal schon kurz angeteasert, dass ich drüber nachdenke. Danke, Anne. Die hat nach irgendwie 100 Vorschlägen, die sie mir geschickt hat, hat es jetzt doch einer mal geschafft. Dankeschön. Und ich habe diesmal auch überhaupt keine Angst, dass ihr die Person vielleicht schon kennt. Ist auch gut, oder? Weil du sicher bist, dass wir die Person schon kennen. Nee, das ist schon so lange her. Und das ist jetzt auch gleich, da muss ich jetzt euch ein bisschen vorwarnen. Ja, es, das war irgendwann 1700, ich weiß nicht, geboren 1702. Und da ist natürlich dann auch mit Aufzeichnungen immer ein bisschen schwierig. Aber was, also das ist ja eine Unverschämtheit zu behaupten, dass ich die Person garantiert nicht kenne, weil die aus dem Jahr 1700 ist. Was ist denn das für ein Kack, den du hier behauptest? Ja, ja, das behaupte ich einfach mal. Und ich glaub's aber sofort. Jetzt lasst mich doch mal zum Punkt kommen. Ist ja unmöglich mit euch. Nee, ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil es keine wirkliche Autobiografie gibt oder keine historische Biografie, sondern das Einzige, was es wirklich, also habe ich alles erfunden. Genau. Was es ausführlich über diese Person gibt, ist tatsächlich eine Art Prosa-Biografie. Wir kommen zum neuen Format erfunden. Erfunden, das ist echt gut. Ich sehe schon, das sind einfach so die ersten 10 Minuten. Ne? Da muss ich euch einfach. Entschuldigung. Da muss ich euch einfach ein bisschen austoben lassen. Ne? Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie die Lümmel von der letzten Folge. Also wir lassen den Jürgen jetzt mal ausreden. Ja. Nein, nein, macht ruhig weiter, wenn ihr mir dann später nicht mehr dafür so viel ins Wort fällt. Ja. Alles gut. Und dann sagst du mir wieder nach der Folge, da war so wenig Dynamik drin, da kam nichts von euch, was ist denn da los? Ja, genau. Hm. Nehmt euch das mal zu Herzen, aber nicht so arg. So, was habe ich gerade gesagt? Ja, könnt ihr es nochmal zusammenfassen mit euren Worten? Es gibt nur Prosa. Lümmel von der letzten Bank. Leute. Das Jahr ist 1701 und es gibt keine wirkliche belegte Quelle, keine eher Biografie, Prosa, sondern eher eine Prosa-Erzählung. Das ist von der Anne, vielen Dank dafür. Ja, das stimmt jetzt aber so halt auch nicht ganz. Also es ist schon von der Anne, ja. Das warum stimmt. Sagst du es dann? Nein, es gibt eine Prosa-Biografie, aber also was ich echt gerne hätte, ist so eine Statistik von Leuten, die zuhören und so die Prozent, wie viel abspringen, so live. Nur noch 30% der ursprünglichen da, nur noch 25. Dafür, liebe Tipp, liebe Podcast-Hörer, dafür gibt es ja die Kapitelmarken. Ich muss den Schluck Bier nehmen, um das hier irgendwie zu ertragen. Es gibt eine Prosa-Biografie über diese Person, in der wahrscheinlich sehr viel ausgeschmückt wurde. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wann immer ich irgendwie sowas wie Zitate oder was ähnlich Konkretes irgendwie mit reinbringe. Also kurze Frage, die Zitate sind nicht ordentlich belegbar? Willst du das damit sagen? Also ich würde sagen, die Eckdaten von dem Leben dieser Person sind schon belegt. So, es gibt irgendwelche Geburtsverzeichnisse und Heiratsverzeichnisse und alles Mögliche. Also das Leben und auch, ich glaube, wahrscheinlich sogar Zeitungsausschnitte oder so. Weil, keine Ahnung, gab es da schon Zeitung? Nee. Irgendwas gibt es. Es gibt Aufzeichnungen, Kirchenunterlagen, sehr oft. Es ist ganz viel belegt, es wurde ganz viel irgendwo festgehalten und sauber auch nachrecherchiert, aber wo immer eben Lücken blieben, hat sich der Autor die Freiheit genommen, das ein bisschen spannend auszuerzählen. Und für mich war es saumäßig schwer zu beurteilen, ob das jetzt wirklich konkret ist, wo er diese Quelle her hat, was jetzt genau passiert ist. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass das meiste stimmt, aber behaltet im Hinterkopf, dass es so ein bisschen, es ist ein bisschen ausgeschmückt. Das also quasi wie beim Leben des Brian, wo er abhaut und dann auf einmal die Außerirdischen ihn mitnehmen. Ja? Kannst du belegen, dass da keine Außerirdischen waren? Nein, habe ich aber ein starkes Gefühl. Wir referenzieren jetzt hier einfach mal quer auf die Cinematic Smash Brothers Folge. Margaret Dixon wird im Jahr 1702 in Musselburgh, vermute ich mal, dass es ausgesprochen wird. Klingt nach England. Nein, knapp 10 Meilen vom Stadtzentrum Edinburghs entfernt geboren. Klingt nach Schottland. Besser. Sie ist ein hübsches Mädchen mit kastanienbraunem Haar, kräftigen Wimpern und einer süßen kleinen Stupsnase. Oh, ich bin jetzt schon verliebt. Ihre Mutter Anne Dixon ist allein zu Hause, als die Wehen losgehen. Von ihrem Mann Duncan, auch ein sehr schottischer Name, wie ich finde. Von ihrem Duncan, Mann ey. Duncan ist weit und breit keine Spur. Weil er in der Kneipe ist? Weil er in der Kneipe sitzt. Geil. Oder beim Spaziergang das Spazieren weglässt oder wie auch immer. Also ihr versteht. Oder bei den Highland Games gerade einen Baumstamm wirft. Vielleicht. Nee, ich glaube, das mit der Kneipe ist durchaus realistisch. Oder ich erinnere mich immer nur bei der Sinn des Lebens an, hebt das auf. Das weiß ich gar nicht. Den habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen. Der Sinn des Lebens ist der mit dem Pisspagen. Das ist, oder? Ja, und zwar der katholische Haushalt, die so viele Kinder haben. Nein, nein, das ist nicht der mit den, ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Nee, das ist nicht der mit den Pisspagen. Der mit dem Pisspaschen ist die unglaubliche Geschichte der Welt. Genau, das ist der Mel Brooks-Film. Ja, genau. Und ich meine den Monty Python-Film. Ja, ja, ja, ja. Die Frau mit den vielen Kindern. Genau, so. Wo das Kind, das nächste, das kommt, einfach mal so beim Kochen nebenher rausfällt. Ja, nee, aber das ist ja nur, sie hat ja nur 2 Kinder. Ja. Genau, aber auch beim ersten Kind war der Mann schon in der Kneipe, deswegen ist es durchaus wahrscheinlich, dass er auch beim zweiten, bei der Geburt nicht anwesend ist. Duncan ist also einer, der keinen Drink auslässt Und er hat aber im Grunde auch seine guten Seiten, ja. Sein Aussehen zum Beispiel. Hey, it's Dunkin' Drunken! Hey. Je mehr ich über den Typen gelesen habe, desto mehr habe ich mich wieder einmal an Californication erinnert gefühlt. Denn egal wie voll der ist, der hat es immer irgendwie geschafft, dass die Frauen halt auf ihn stehen. Ich meine, komm, Drunkin' Drunken ist einfach der beste schottische Säufername überhaupt, oder? Ja, das war wahrscheinlich ein ziemliches Kompliment sogar. Ich sag mal, das führt zu leichten Spannungen zwischen den Eheleuten. Im Umfeld, tatsächlich. Warum? Und in so einem Strohhalmgreifversuch, die junge Ehe irgendwie zu retten, ziehen die beiden dann aufs Land, um dort irgendwie Land zu pachten und dann eben zu bewirtschaften. Aber schon beim ersten Treffen mit dem Landeigentümer interessiert sich Duncan weniger für das Holz und die Hütte, sondern vielmehr für das Holz vor der Hütte von der Frau des Landlords. Aber 1702 ist mit den Rechten der Frau jetzt noch nicht so weit. Was hat denn die da zu sagen? Der darf doch eigentlich machen, was er will. Ja, ja. Naja, ja, weil du sagst, aber die junge Ehe zu retten. Naja, also die hat ja... Aber ich glaube, nicht nur die Biografie hat sich da Freiheiten genommen. Ja, ja so. Gut, aber es ist ja auch die Frage, bloß weil die Scheidung stand im Raum. Genau, aber bloß weil du dich nicht scheiden lassen darfst in der Beziehung, heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem Druck auf deinen Partner ausüben kannst. Ja, und bloß weil der Mann offiziell die Rechte hat, heißt das ja nicht, dass es zu Hause die Frau nicht was zu melden hat. Hm. Du meinst, das ist nur in meiner idealisierten Welt so? Wahrscheinlich. Soll ich Ironie kennzeichnen? Die Mutter ist also fleißig, gottesfürchtig, strebsam. Der Vater ein freiheitsliebender, versoffener Schützenjäger. Und jetzt ratet mal, nach wem die kleine Maggie schlägt. Nach dem Papa? Also es nach war eine, beiden? Es war eine rhetorische Frage. Was? Ich bin mir aber jetzt echt gerade nicht sicher. Zwar bemüht sie sich des lieben Friedens willen, die Arbeiten, die ihr Mutter aufträgt, halbwegs passabel auszuführen. Aber wann immer es geht, schleicht sie sich davon, um auf den Klippen zu sitzen und aufs Meer zu blicken und von der Seefahrt zu träumen. Klingt ja jetzt noch nicht so rebellisch. Nein, aber die ist ein kleines Mädchen, ja. Und was hat die da irgendwie an den Klippen verloren? Ja, die muss den Haushalt machen. Es klingt jetzt für mich ein bisschen wie, und am Schluss von der Story kommt raus, dass die der Ursprung von irgendeinem bekannten Lied wie My Bonnie's Over the Ocean ist. Ich weiß, sie heißt nicht Bonnie oder so, aber so, dass das die große Pointe vom Ganzen ist. Also manchmal, sehr schön. Manchmal würde ich deinen Gedankensprüngen ja gerne folgen können. Ja. Das ist einfach eine Fantasie. Ja? Ja. Okay. Wieder was gelernt heute. Man muss ja jeden Tag was lernen. Früher entdeckt sie auch ihr Interesse an den Jungs. Was ist früher? Ich habe echt Angst schon vor der Antwort. Du, das kann ich jetzt nicht so ganz genau, aber das ist ja auch so, dass man in der Zeit relativ jung auch geheiratet hat. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 14, 13. Hm. Komisch, ich hätte auch 14 gedacht. Ja, siehst du? Also wir sind so in Sync. Wow. Also früh entdeckt sie ihr Interesse an den Jungs, zum Beispiel, wenn sie mit den Waschweibern am Fluss die Wäsche schrubbt. Ja, da verhält sie sich nicht so verklemmt und bieder und ausweichend wie die anderen, wenn immer halt ein paar Seemänner zum Beispiel auf der Suche nach Ködern vorbeikommen. Die machen sich dann immer einen Spaß draus und triezen die Frauen. Und die sind dann immer ganz verschämt. Aber Maggie nicht, ja, die ist schlagfertig, ja, die ist keck, die ist frech, die trägt auch ihre Haare meistens offen, was ja gar nicht geht. Und manchmal zeigt sie auch Bein. Ah, Knöchel! Wenn sie halt so im Wasser da irgendwie die Wäsche wäscht, hat sie ihren Rock hochgebunden und sowas geht ja gar nicht. Also hochgezogene Augenbrauen bei den anderen Weibern, unverhohlene Freude bei den Seemännern. Unverhohlene Freude. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es ein deutsches Äquivalent zu That's What She Said oder That's What He Said gibt. Und zwar was? Und zwar hat mich unser Kumpel, der Björn, aufgeklärt, dass es im Norden den Spruch gibt, sagt der Matrose zu dem Mädel oder sagt das Mädel zum Matrosen. Okay. Als Äquivalent. Yeah. Okay, nee, habe ich noch nie gehört. Da muss ich gerade dran denken, finde ich schön. Nee, kann ich auch nicht. Und das kennt man da oben dann auch, ja? Ja, das ist wirklich, kennt man okay. Da wohl. Ja, unter den Matrosen jedenfalls, die da immer so ihre Würmer suchen und so, da ist auch einer, der ist auch ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, ist aber auch knabenhaft hübsch. Ja, das ist Patrick Spence. Und der hat mit Frauengeschichten nichts am Hut, sondern er konzentriert sich voll auf seine Würmer. Aber den solltet ihr euch merken. Mhm. Weil sie sich später auf seinen Wurm konzentrieren? Ja, vielleicht. Oh, komm! Was denn? Naja, also, der Stress mit dem Mann, das nicht immer folgsame Töchterlein, das alles zehrt irgendwie an den Kräften der Mutter, logischerweise, und sie wird mit der Zeit krank und immer kränker. Und nein. Irgendwann zeichnet sich auch ab, dass es mit ihr bald zu Ende gehen wird. Und sie hat jetzt aber sie noch, ist ja auch schon 30. Sie ist ja auch schon Ende 20, glaube ich. Sie hat jetzt aber noch einen letzten Wunsch, den sie dann auch an ihren Mann bringt. Und da sagt sie, also bring bitte Maggie zu dem neuen Pastor, ja, Robert Bonaloy, der hat gerade da in der Kirche angefangen. Und vielleicht schafft er es ja, die irgendwie auf dem rechten Weg zu halten. Also sie ist ja nicht irgendwie vom rechten Weg abgekommen. Es ist nur zu sehen, dass sie ein recht freier Geist ist und vielleicht Gefahr laufen könnte, so ein bisschen. Kleine Frage, welche Konfession? Ja, die sind katholisch da alle, oder? Alles klar. 1700 gibt es da noch keine Alternative. Ja, ja, nee, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, aber vielleicht gibt es ja nochmal Urkirchen oder Unterkirchen gibt es ja manchmal noch. Na, du sagtest nicht, 1700 gibt es keine anderen Kirchen, das mit der evangelischen, das war vorher, so Heinrich der Achte und so. Ja, okay, stimmt. Aber ich glaube, Schottland war davon relativ unbeeindruckt. Weiß ich das jetzt nicht. Das ist ein Fall von, wir können irgendwas behaupten und haben wieder gar keinen Plan. Die englische Kirche hat hier Tradition von 5 Milliarden Jahren vorher. Doch ich sag dir, du musst nicht in der Pfanne gelegen haben. Duncan zuckt mit den Schultern, verspricht aber schlussendlich doch seiner Frau, diesen Wunsch zu erfüllen und geht auch schon am nächsten Tag mit der Kleinen los, würde sich aber eigentlich ja viel lieber um die Befeuchtung seiner Kehle als um das Seelenheil seines Nachwuchses. Ich haben Sie Messwein. Maggies Annäherungsversuche lässt der fesche junge Pastor unbeantwortet, auch wenn er bei der jungen hübschen Dame ordentlich ins Schwitzen gerät. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. What? Ist das gerade alles so viel gut? Ich habe gerade viel Angst, wie schlimm es doch werden könnte in der heutigen Folge. Ja, ich finde auch, ich habe euch die letzten Folgen ein bisschen zu schonend angefasst. Das stimmt, die letzten paar Folgen waren relativ vergleichsweise harmonisch. Ja, ja, das hat mir jetzt so im Nachhören dann überhaupt nicht mehr geschmeckt. Evil Mastermind in seinem Keller. Ja, also die erste Tote gibt's jetzt, ja. Frau Mama stirbt. Ja. Für Maggie heißt es, ja, noch viel mehr Hausarbeiten zu erledigen. Und sie wird jetzt aber auch langsam älter. Und umso älter sie wird, desto größer wird auch ihre Oberweite, also ihre Anziehungskraft auf Männer. Und irgendwann fasst sich auch der schüchterne Patrick ein Herz und wagt es, sie anzusprechen. Ist aber eigentlich erstmal nur ein harmloser Flirt. Ja, no. Nichts weiter. Aber als Maggie ihn kurz darauf mit einem anderen Mädchen sieht, geht mit ihr die Eifersucht durch. Ui. Ja. Und sie kippt dann irgendwie ganz aus Versehen natürlich ihren Waschtrog über den beiden aus und aber sie interveniert. Was heißt mit dem anderen Mädchen sehen? Also schon, dass da wirklich eine Beziehung am Gange ist? Naja. Oder dass die eher ein bisschen rumshaken oder flirten oder? Ja, die sind sich schon relativ nahe. Ja. So, ah, ja. So nahe, wie sich eben. Schmusi-busi. Ja, so nahe dass man vielleicht. Sich noch anständig ist. So nahe vielleicht auch nicht, genau. Das waren andere Zeiten. Ja, aber sagen wir mal, sie waren vielleicht. Sie saßen vielleicht zusammen unter einem Baum und haben sich unterhalten. So könnte man sich's vielleicht. Also quasi prickelnde Erotik im Jahr 1701. Porno. Ja. Erst, ja. Porno. Also, das andere Mädchen, das ist eine, die kommt halt aus dem ähnlichen sozialen Umfeld wie Patrick, ja, aus diesem Seemannsfischerhafenkreisen. So, ja. Im Moment dachte ich Säuferumfeld. Oh. Nein, nein, das ist der Papa. Ja, ja. Ja, ja, Patrick trinkt nicht. Was hier beginnt, ist aber keine wunderbare Freundschaft, sondern alsbald ein echtes Techtelmechtel. Also aus den beiden wird natürlich logischerweise was. Ja, die verloben sich dann auch recht schnell und mit allem drum und dran. Maggie freut sich aber nicht nur auf den jungen Burschen, sondern tatsächlich auch auf das Leben als Fischwife, also als Ehefrau von einem Fischer. Ja, von einem Butje, Butje in der Brühe. Was? Das, wie heißt denn der auf Deutsch? Des Fischers Frau? Ich weiß, das ist genau das, was die den, gesagt. Die den, wo er den Fisch rauszieht, den goldenen, der ihm dann verspricht, so, ey, wenn du mich wieder reinwirfst, hast du einen Wunsch frei. Und dann wünscht sie sich das Märchen, ganz viele Reichtümer, genau. Okay, nee, tatsächlich kenne ich das nicht. Willst du mir unterstellen, dass ich euch hier Märchen erzähle? Nein, aber es gibt ja ganz oft real existierende Personen, die dann als Vorbild für Legenden und Sagen, das glaube ich, glaub ich in dem Fall nicht. Nee, glaube ich auch nicht, aber es wäre schön. Es wäre schön, tatsächlich, ja. Das kannst du mich später nochmal darauf ansprechen. Ja. Dann schauen wir mal, was für eine Legende oder Sage das vielleicht sein könnte. Ich hab Angst. Also, sie freut sich tatsächlich auf das Leben als Frau eines Fischers. Weil dann immer genug zu essen da ist. Nee, weil das. Sie mag Fisch. Sie mag das Meer, sie mag den Hafen, so, sie ist gerne im Hafen, sie mag ihn, so, sie freut sich darauf, ja. Das ist ein hartes Leben, also sie geht jetzt dann auch noch, bevor das mit der Hochzeit und so vorangeht, geht sie erstmal in den Hafen und versucht da von den anderen Fischfrauen so ein bisschen zu lernen, was es denn eigentlich bedeutet, so, was es so an Arbeiten zu erledigen gibt. Und gleich an dem ersten Morgen bei Sonnenaufgang beobachtet sie auch, wie die Fischersfrauen mit hochgeschobenen Röcken ihre Männer durch das seichte Wasser zu ihren Booten tragen. damit die sich nicht die Stiefel nass machen. Weil wenn du den ganzen Tag auf so einem Boot mit nassen Stiefeln bist, das wird nicht mehr trocken und dann wirst du krank. Und deswegen müssen die Frauen ihre Männer an Bord tragen. Das finde ich Hammer. Die schottischen Frauen sind nicht gerade zart beseitet, behaupte ich. Genau. Also das zeigt so ein bisschen, aus was für einem Holz die geschnitzt sind. Also die sind sowieso ziemlich tough, ja. Die sortieren tagtäglich den Fang ihrer Männer, nehmen die Fische da direkt aus, tragen das dann in riesigen, schweren Körben zum Markt nach Edinburgh, was irgendwie auch nochmal ein paar Kilometer, 10 glaube ich oder so, nochmal weg ist. Und das ist dreckig, es stinkt, es ist anstrengend. Und Maggie findet es aber geil, ja. Sie liebt das Meer, die harte Arbeit, macht ihr nichts aus. Sie liebt auch den Umgang mit diesen Fischfrauen, die natürlich erst so ein bisschen vorsichtig und skeptisch sind, bei wenn da jemand neu reinkommt, ob der dem auch gewachsen ist. Aber als sie dann sehen, aus welchem Holz Maggie geschnitzt ist, nehmen sie dann doch ganz, ganz herzlich in ihre Mitte auf. Also so ein bisschen so ein hart, aber herzlich Menschenschlag vermutlich. Ja, ja, die sind ja auch oft lange alleine. Also ich meine, so die Fischer, die da rausfahren, die sind ja oft über Tage weg, ja, und dementsprechend sind die bleibt keine der beiden Parteien besonders angenehm. Ja, aber die Frauen sind jetzt dann so, man könnte jetzt frech. Du bist offensichtlich noch nicht lang verheiratet. Man könnte jetzt frech sagen, die sind ohne Aufsicht, ja. Und dementsprechend rauchen und saufen und fluchen die auch und so, ja. Ja, klar. Weil ihnen halt die harte Hand des Mannes im Haus fehlt. Mm. Und nicht selten gibt es auch eine Schlägerei einfach unter Frauen, so in der Gegend, in der Zeit. Ich habe immer noch so ein bisschen gerade noch einen Vibe von so einer Disney-Prinzessin, von der Neuartigen. Also so eine Moira oder, nein, nicht Moira. Wie hieß denn die in Brave? Die rothaarige. Genau. Ich weiß nicht. Eine habe ich gerade so ein bisschen vor Augen noch. So eine wilde Ungestüme, die da einen unheimlichen Freude an der Action hat. Das treibe ich dir schon noch aus. Gut. Ich muss die ganze Zeit nur an Braveheart denken, wo ihr gleich mal die Kehle aufgeschlitzt wird nach einer halben Stunde. Wow! Das hast du nicht gesehen? ja, aber was für ein kleiner Kontrast zu, ja, ich denke an eine Disney-Prinzessin, ich denke an Braveheart, wo die Frau aufgeschlitzt wird. Ein bisschen witzig geht's auch bei ihrer Hen-Night zu. Das ist so eine Art mittelalterlicher Junggesellenabschied. Ja. Da gibt's ja heute noch. Da treffen, ja, aber ich weiß nicht, der Brauch hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert, oder? Ja, also soweit ich weiß, ist es so ein bisschen, ist es nicht so wie Junggesellinnenabschied? Ja, ist es nicht immer noch so? Ja, ja, das ist schon so. Ja, gut. Es geht schon in die Richtung. Aber der Inhalt wird sich sicherlich geändert haben. Also in dem Fall. Intensität. Treffen da Maggies Farmers-Töchter-Freundinnen und ihre neuen Fischweiber-Freundinnen aufeinander, was eh schon ganz unterschiedliche Welten. Arten von Menschen sind. Aber das ist ja oft so bei so Junggesellen und Hochzeiten und so. Tatsächlich. Und die treffen da abends aufeinander, um gemeinsam Hühner für die anstehende Hochzeit zu rupfen und sich dann hinterher mit selbstgebrautem Ale amtlich aus dem Leben zu schießen. Das wäre auch mal geil vorzuschlagen für so einen Junggesellinnenabschied. Am Vorabend rupfen wir Hühner. Ich könnte da jemand vermitteln. Als dann an dem Abend Maggies Bruder und ihr Vater nach Hause kommen, finden sie da halt ein Gelage vom Allerfeinsten vor. Ja? Also eine spielt die Harfe, die anderen tanzen, wieder andere halten die schwer angeschlagene Braut fest, um ihr das Ale direkt in die Kehle zu kippen. Zwei Marys prügeln sich um eine Flasche Whisky und ja, wenn ich sage prügeln, dann meine ich auch prügeln. Ja. Ein typischer Abend in Schottland. Schlussendlich geht Duncan dazwischen und zwar indem er sich einfach an die hübschere von diesen beiden ranschmeißt. Oh Mann. Den Typ würde ich echt gern kennenlernen. Und dann wird auch der ist schon tot, oder? Der ist schon tot, ja. 1-2 Jahre vielleicht. Also jetzt wiederum würde ich sagen, diese Szenerie wäre etwas, was eher Alestorm besingen würde. Ja, also jedenfalls wird dann die Hen-Night für beendet erklärt und jede der Frauen, das ist auch Teil dieses Brauches, nimmt sich dann so einen Vogel mit nach Hause, um ihn für die anstehende Feier zu kochen, weil niemand hat die Möglichkeiten, einfach genau zig Vögel irgendwie zu Hause zu kochen und deswegen wird es dann so auf die Damen verteilt. Sehr spannender Brauch eigentlich. Na, heute wird... Mit Kuchen macht man das heute noch so. Heute macht man es auch mit Kuchen so. Ja. Genau, also... Tam, tam, tadam, ja. Weil Duncan schon in aller Früh viel zu besoffen ist, bestimmt Pastor Bonaloy, dass Maggie von ihrem Bruder James zum Altar geführt wird. Da gibt es dann so einen schottischen Brauch, der nennt sich Rush to the Bride. Fragt mich nicht, wie genau der funktioniert. Wer zuerst da ist, kriegt sie. Ja, so ähnlich. Also es gibt ach, du liebe Zeit. Es gibt da dann einen Kuss von der Braut. Usain Bolt hat irgendwie 100 Fall. Ah. In dem Fall gewinnt Pastor Bonaloy tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass dann auch Geistliche dann bei so einem Quatsch mitmachen. Und, Mann, ey. Und der eifersüchtige Patrick findet das nur so halb cool. Es gibt dann auch noch einen beinahe Faustkampf zwischen der Witwe Arrok und der Frau des Müllers. Es war eine gute Hochzeit. Und genau, und es gibt dann noch so einen symbolischen Brauch, wo der Vater dann einen Schuh auf den Bräutigam wirft, um jetzt zu sagen, so, das ist jetzt dein Bier quasi. So. Das ist ja auch extrem nett. Hat jetzt die Scheiße am Fuß. Und dann ist auch die Zeremonie schon vorbei. Ja? Am Schuh. Maggie und Patrick, Mann und Frau. Witwe Arrok übrigens, die wird noch ein paar Mal auftauchen. Das ist eine von Maggies besten Freundinnen. Und sie wird beschrieben als Kommt jetzt das Wort Drall? Nee, ich sag's mal mit meinen Worten. Hässlich wie die Nacht finster. Und ihr müsst euch vorstellen, dass früher die Nächte ja noch viel finsterer waren. Oh Mann. Das Licht an der Lichtverschmutzung. Ja, genau. Also früher war es viel dunkler. Und am Ende des Abends trägt Patrick natürlich seine Frau dann über die Schwelle in ihr neues Heim. Das ist so eine etwas bessere Bruchbude in der Nähe des Hafens. Und sie ihn am nächsten Morgen wieder ins Boot. Nee, so weit sind wir noch nicht. Es gibt nämlich bei so einer Hochzeit noch eine ganze Reihe weiterer komischer Bräuche, die ich auch nicht alle verstehe. Aber die Hochzeitsnacht, das kapierst du schon, wie das funktioniert, gell? Das ist der Teil, den ich mir noch gerade so erklären kann, ja. Aber es gibt dann noch sowas, da kommen dann irgendwie die Männer der Hochzeit alle nochmal vorbei und holen sich nochmal einen Kuss von der Braut, bevor dann das losgeht, ja. Und nach dem Akt kommen dann die ganzen Frauen nochmal. Nach dem Akt? Ja, die sitzen da alle dann. Du musst dann Bescheid geben, wann du zu Ende geschnackselt hast, oder? Ich glaube, die saßen da unterm Fenster tatsächlich. Geil. Das gibt's aber in vielen Kulturen tatsächlich, diese Geschichte. Echt? Ja, es gibt auch, also. Und da willst du mir erklären, wie das funktioniert. Ja, du weißt ja gar nicht, wie es funktioniert. Hat halt die Dietenhofen bei dir zugeschaut, oder was? Nee, aber also, es gab früher und in manchen Kulturen heute noch so, gibt's dann dieses, und dann gehen mal die ganzen Frauen und gucken mal das Bettlaken an, ob da dann auch ein bisschen Blut drin ist, weil sonst hat ja die Frau vorher schon mal. Das kenne ich nur aus Adel tatsächlich. Ja. Also, ja gut, aber von welcher Zeit? Adel. Ja, aber von welcher Zeit reden wir denn? Also, Du kannst ja froh sein, du hast gerade schon Braveheart referenziert, dass nicht das Prime Nocte ja noch irgendwie eine Rolle spielt. Was meines Wissens nach doch immer nur ein Gerücht war, dass es nirgends wirklich tatsächlich gab in der Form, oder? Das weiß ich nicht genau, ja. Das kann sein, dass das einer von diesen Aber das ist quasi, wer Braveheart nicht sehen will, die Schottland ist unter englischer Besatzung und der Partitionsführer, sag ich jetzt mal, von dem Gebiet, wo Braveheart spielt, der hat quasi jeweils das Recht, die Braut zu entjungfern. Und das zwar jede, die er geil findet, halt so ungefähr, ja. Und das will er halt mit der Verlobten von Mel Gibson machen, was der Mel Netzer super findet. Und meines Wissens nach ist eben dieser Brauch nirgends historisch wirklich begründet, sondern wurde eher als Propaganda gegen den Adel und Co. eingesetzt. Ich glaub, aber auch, da einen ordentlichen Historiker fragen, bitte. Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es die Besatzer waren. Ich glaube, dass das tatsächlich so der Landlord halt war. Genau, der von den Engländern halt gedeckt war. Ja, das mag sein. Das aber Decken war gedeckt. Der Adlige, dem halt das Land gehört hat, ja, und den es verpachtet hat, die da halt auf diesen Ländereien gewohnt haben und die bestellt haben, auf die konnte er dann dieses Recht ausüben. Aber das ist echt, das haben wir damals schon gedacht, als ich noch wesentlich jünger war, das ist doch irgendwie ziemlich offensichtlich, dass das die Leute auch anpisst. So, das machst du 100 Mal und danach hast du ziemlich viele, ziemlich saure. Ja. Und wie gesagt, ich habe irgendwo gelesen oder in einem Podcast gehört, fragt mich nicht mehr, dass das wohl eher was war, was man dann erzählt hat. Das macht die Obrigkeit auch, um die Leute ein bisschen aufzuwiegeln. Das kann durchaus sein. Also ich habe es gerade schon gesagt, die Frauen kommen danach auch nochmal alle ins Schlafgemach. Ja, hey! Und setzen ihr dann eine traditionelle Haube auf. Ja, das ist dann so irgendwie das Symbol der verheirateten Frau. Die muss dann ihre Haare unter so einer Haube verstecken. Und das findet die freiheitsliebende Maggie überhaupt nicht cool. Ja. Und die sieht überhaupt nicht ein, dass sie da ihr wildes Haar unter dieser Haube versteckt. Und Patrick weist sie zurecht. Und es gibt auch schon den ersten Streit quasi schon direkt jetzt. Im Ehebett, in der ersten Nacht. Nach dem ersten Gepimper. Denn er duldet natürlich keinen Widerspruch von seiner Frau. Ja, wo kommt man da hin? War er nicht noch ein bisschen zurückhaltend vorher? Ja, der hat sich schnell gewandelt. Oh je. Männer. Weil es so schön romantisch klingt, nehmen wir jetzt mal an, dass Maggie gleich in ihrer Hochzeitsnacht schwanger wird. Ja, es könnte aber auch irgendwie kurz danach passiert sein. Fakt ist, sie ist jetzt fast 18 Jahre alt und wird bald Mutter. Das Fischkorbschleppen wird mit jeder Woche logischerweise anstrengender und anstrengender. Und auch sonst wirken sich jetzt so ein bisschen die Hormone auf ihre Stimmungslage aus. Ein ums andere Mal streitet sie sich mit Patrick ums Essen, um den Umgang mit seiner alten Flamme, um die Sauberkeit seiner Pfeife, darum, dass er Maggie während der Sonntagspredigt sich nach anderen Männern umdreht, um dies, um das, um Kleinigkeiten. Außer der Sauberkeit seiner Pfeife verstehe ich die anderen Gründe. Und auch das wirst du nicht verstehen, wenn es eigentlich darum geht, dass sie sie gereinigt hat, um ihm einen Gefallen zu tun und er aber die gar nicht gereinigt haben wollte. Ja, dann schmeckt's so, komisch. So steht's da niedergeschrieben, was da jetzt wirklich dran war. Also kurze Frage, dürfen wir jetzt schon wissen, wer von beiden das geschrieben hat? Wer von beiden was geschrieben hat? Also haben die selbst direkt irgendwo Einfluss gehabt an der Niederschrift? Nein. Also ist es in der Perspektive von einem? Nein. Okay. Der Ich-Erzähler. Das wäre geil, wenn du Prosa über deine, also wenn du eine autobiografische Prosa. Schnitt 70 Jahre später, Jürgen hat alles von sich geschrieben. In Prosaform. Und ich tat Folgendes. Ja gut, aber manchmal sagst du ja, das ist von seiner Seite her überliefert oder ihrer Seite und deswegen immer so ein bisschen Geschmäckle, wer was wie wo genau gesagt hat und dann das erste Gunsten von einer der beiden. Das sind jetzt so genau die Stellen, wo ich sage, ja okay, das hat er vermutlich ein Stück weit die Zeit recherchiert, wie es damals üblicherweise zuging, hat den Rest dann irgendwie zusammenformuliert. Ich kann es nicht beurteilen, aber wenn ich das alles weglassen würde, dann wäre die Geschichte reichlich fad. Ja, so. Klar. Deswegen alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber lasst euch auf die Geschichte ein, sie ist es wert. Schön. Vielleicht. Ja, sicher. Also, ja, sie streiten ab und zu, ja, und das führt dann auch ein bisschen dazu, dass Patrick immer weniger zu Hause ist und immer mehr Zeit auf seinem Boot verbringt und immer öfter rausfährt und dann natürlich auch nicht da ist, als das Kind dann endlich raus will. Puh. Ein alter schottischer Tradition. Eine alte Familientradition. Oh je. Maggie schickt nach der Hebamme und ja, nach ein bisschen bewusstlos und ein bisschen Geschrei ist das Kind dann auch schon da. Jetzt wird sich erzählt, dass sie nicht so direkt mit dem Spross bondet, ja, also das ist irgendwie so der erste Moment, aber das ist ja jetzt auch nichts komplett Untypisches eigentlich, ja, das kommt ja immer mal wieder vor. Als Patrick dann aber nach Hause kommt, später am selben Tag dann noch, kriegen sie sich irgendwie zusammen ein und sie beschließen, die kleine Anna zu nennen, in Erinnerung an die Mutti. Die Mama. Genau. Anna Anna Spence wird am 29. Juli 1716 in St. Michael's getauft. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Datum, das kannst du halt wunderbar irgendwo in Kirchenregister nachschlagen. Und wie gesagt, so nach und nach kriegt sich Maggie auch mit ihren Hormonen wieder ein und als dann irgendwann das Kind auch durchschläft, so irgendwann kriegt sie sich halbwegs wieder auf Spur, sie raufen sich auch so ein bisschen zusammen. Die Kleine muss auch schon ganz früh mit ihrer Mutter natürlich zum Fischmarkt, ja, wo sie auch relativ leicht dann zu handhaben ist. Ja, da ist Trubel, da sind irgendwie andere Leute, da ist Action. Zu Hause ist es am Anfang wohl ein bisschen schwieriger. Und als das alles aber sich irgendwie so eingespielt hat, ist Maggie dann erstmal wie ausgewechselt. Ja, also sie versucht tatsächlich dieses ganze Eheding nochmal irgendwie ernsthaft anzugehen. Und es ist dann so der zweite Ehefrühling, wo es dann auch schon knickety-knack gleich wieder losgeht und sie erneut schwanger ist? Sie Kind 2 auf den Weg bringt. Ah. Und da fängt es dann auch schon wieder an, wegen abwärts zu gehen, ja. Also sie haben gerade ein kleines Zeitfenster erwischt, so, ja, wo sie sich mal wieder irgendwie zusammenraufen und noch ein Kind machen und jetzt streiten sie wieder, der Mann ist wieder auf See und naja, so geht's halt erstmal dahin. Die Monate ziehen ins Land. Das zweite Kind ist mittlerweile da. Oh, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Das zweite Kind kommt. Sie raufen sich wieder ein bisschen zusammen, nachdem das Kind da ist, und geht dann eine Weile so hin. Die Monate ziehen ins Land. Und eines Tages steht Maggie dann in der Schlange auf dem Fischmarkt in Edinburgh, um sich etwas Wasser zu holen, wo sie plötzlich von einem Mann angesprochen wird. Einem Mann, der eine Frau wie Maggie normalerweise eigentlich nicht anspricht. Einem sauberen Mann. Einem, der nicht aus allen Poren nach Fisch stinkt. Einem Mann, der es nur hier aushält, weil sich fortlaufend ein parfümiertes Taschentuch unter die Nase hält. Einem hübschen Mann, einem Mann, der trotz des Drecks und des Gestanks sofort Maggies Schönheit anheimfällt. Und offensichtlich auch von einem höheren Stand ist oder zumindest von einem höheren Geldeinkommen. Einem Mann mit Namen Alexander. Oder? Ja, ja. Hochstapler, wer weiß. Vielleicht. Naja, also wenn du dir so mit parfümierten Taschentüchern und so. Er muss ein bisschen Geld schon da sein, sonst könnte sich das nicht leisten. Ja, ja. Genau. Und also der sieht Maggie und sieht sofort, dass sie eigentlich eine wahnsinnig hübsche Frau ist, auch wenn sie dort halt dreckig und ein bisschen nach Arbeit aussieht. Ja. Aber er lädt sie ein, zu ihm in einen Lustgarten zu kommen. Eine Einladung, die Maggie nach einigem Zögern und dann auch ein bisschen Spott von ihren Fischfreundinnen schlussendlich doch annimmt. Ja. Und Spott dafür, dass sie es tut oder dass sie es nicht tut? Dass sie es nicht tut. Okay. Und ein Lustgarten, was ist denn ein Lustgarten? Ist genau das, was ihr euch drunter vorstellt. Geil. Ein schön angelegter Außenbereich, in dem fleißig überall rumgepimmelt wird. So. Genau, das hätte man so. Nach der dem, gehört ihm. Nach dem, nein, aber das ist so. Das wäre ganz schön dicker. Denn diesen Garten habe ich nur angelegt, um darin zu vögeln. Da wo sich Leute wie er halt treffen mit anderen Leuten. Okay. Und geschäftliche Dinge pimpern. besprechen. Maggie ist so ein bisschen fassungslos und irritiert und fasziniert, ja. Und sie unterhält sich da auch dann mit Alexander. Also sie unterhalten sich wirklich auch nur. Und sie verabreden sich aber dann für ein weiteres Treffen in einem Badehaus, ja, wo er sie erstmal amtlich grundreinigt und dann amtlich vernascht. Also kurze Frage. Heißt es am gleichen Tag oder wann anders? Nein, das, das wäre auch cool. So 30 Stunden später. Naja, aber könnte es sein, dass sie sagt, ich gehe jetzt auf den Markt, ich verkaufe einen Kram und wenn ich fertig bin, dann... Nein, also das spielt sich so, ich glaube, im Bereich von Wochen wahrscheinlich ab. So über die Zeit so ein bisschen. Okay. Ja. Allein zwei Wochen macht er sie sauber. Ein bisschen, Woche lang vögelt er sie. Ein bisschen im Zeitraffer hier das Ganze. Und Maggie plagen anfangs bei dieser ganzen Sache auch ein bisschen Gewissensbisse, aber mit jedem Mal, mit dem sie in dieses Badehaus geht, werden die Gewissensbisse ein bisschen weniger. Und das liegt vielleicht auch etwas an dem Geld und den Geschenken, die sie von dem Alexander bekommt. Und überhaupt ist ihr Mann ja sowieso nie zu Hause. Dem wäre ja wahrscheinlich auch aufgefallen, dass sie auf einmal sauber ist. Ja, das ist ein guter Hinweis. Die Affäre zieht sich über Monate hinweg. Ist und das Seife? Und Schlampe. Und Maggie erfindet immer wieder neue Ausreden, warum sie denn gerade die Kinder jetzt bei ihrem Mann, wenn er mal zu Hause ist, oder bei der Witwe Arrok lassen kann. Ich bin in den Seifenstand gefallen. Und sie muss sich immer wieder hinterher dann in ihre stinkenden Fischklamotten zwängen und sich mit Dreck einschmieren, damit die Sache nicht auffällt. Und auch wenn plötzlich Kohle und Schmuck und so da ist, ne, das fällt ja auch auf. Also sie verbuddelt einen Großteil davon erstmal im Schweinestall hinterm Haus. Und ein bisschen was gibt sie auch für Essen aus. Und da kommt Patrick natürlich schon irgendwann drauf, dass da irgendwas nicht stimmt. Auch das mit Dreck einschmieren ist jetzt nicht so die perfekte Tarnung, ja, wie man vielleicht meinen möchte. Also er ahnt was, er ist eifersüchtig, also setzt erstmal eine gewaltige Tracht Prügel. Ja, was jetzt Maggie nicht so viel ausmacht, weil die ja schon immer ziemlich hart im Nehmen war. Ich habe hier stehen, no pun intended. Vielleicht hat sie von Alexander aber auch etwas zu viel genommen, denn alsbald schon hat sie ein Andenken von ihm. Da. Das Andenken kann sie mit einem Gang zu einer Kräuterhexe und ein paar Hausmittelchen relativ früh wieder abtreiben lassen. Im Jahr 1700. Ja, also du hast. Also ganz ehrlich, aus der Not raus waren Frauen da sehr, erfinderisch ist das falsche Wort, aber in der Not gezwungen machst du halt alles. Und wenn du dir auch früher Sachen durchliest mit Essigspülung und ein ähnliches, wo du aus heutiger Sicht sagst, um Himmels Willen, wie furchtbar ist das für die langfristige Gesundheit, aber in dem Moment denkst du da halt nicht drüber nach, sondern es ist dann halt ein, ja, dann irgendwie überlebe ich irgendwo nicht oder ähnliches. Also wenn sich bei Essigspülungen schüttelt, ne, ich habe da eher was von toten Würmern und und rostigen Nägeln gelesen und so, ja. Ich wollte auf sowas eben nicht eingehen, ne, also. Aber das mit der Verzweiflung ist gut, ne, weil in der Zeit ist es tatsächlich auch so, dass so der schlimmste Teil der Strafe, ja, also es gibt schon einen gesetzlichen Teil und das ist auch irgendwie verboten, ja, aber der schlimmere Teil der Strafe ist eigentlich der kirchliche, so. Du wirst in der Kirche öffentlich denunziert, ja, wenn du untreu bist und so. Und das ist eigentlich der, wovon sich die meisten fürchten. Glaube ich jetzt in Maggies Fall nicht, aber das ist so das, was für die meisten Leute sehr abschreckend ist. Und das nächste ist ja, also selbst wenn du dir überlegst, gesundheitlich eine Katastrophe, oder sagen wir nicht unbedingt nur eine Katastrophe, aber mit sehr hohem Risiko verbunden, mit vielen schlimmen Sachen. Diese Angst vor der Ächtung in der Gesellschaft und dann, dass du auch selber noch damit mit dir im Reinen sein musst, dass du jetzt sagst, ja, du verlierst jetzt halt im Endeffekt ein potenzielles Kind. Was das für Hürden sind. Ja, also ich glaube, absurd, dass das Leben damals überhaupt mit gesundheitlichen Risiken ziemlich gespickt war. Also das. Naja. Und ich meine, du, das ist selbst heute mit modernster Medizin ja immer noch kein harmloser Eingriff, wenn du sagst, irgendwie, ich brauche jetzt mal Plan B. Also selbst so die Pille danach oder so ist nicht ohne. Also das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Alles nicht so geil. Mal eben einzuwerfen. Ja. Maggie steht jetzt aber natürlich vor der Frage, so wie das Ganze jetzt irgendwie weitergeht. Ja? Und sie denkt jetzt gerade so drüber nach, ob aus ihr und Alexander irgendwie was werden kann oder werden muss. Aber bevor sie da irgendwie recht zu einer Entscheidung kommt, verlässt der seine kurze Zeit Geliebte. Denn er muss geschäftlich nach London. Also er ist irgendwie halt so ein a spoiled kid, so ein verzogener, reicher Jüngling, der jetzt dann aber halt quasi seine Geschäfte irgendwie antreten muss, seine seine Nachfolge von irgendwas, so ganz genau. Ja. Weiß ich es nicht, aber der ist wahrscheinlich sogar adelig, ja. Also der muss jetzt da dem Ruf der Familie folgen und seine Aufgaben übernehmen. Für ihn war es sowieso auch nur eine Fickbeziehung, ja. Also für den war das klar. Er vertreibt sich hier ein bisschen die Zeit und dann haut er wieder ab. Maggie ist jetzt aber schon in den entsprechenden Kreisen eingeführt und sie macht nahtlos im Grunde mit Alexanders Bruder weiter und später auch noch mit anderen, die nicht mit Alexander verwandt sind. Und irgendwie ist der junge Schmied ja eigentlich auch ein ganz nicer Typ. Der Schmied? Der Sohn des Schmiedes, ja. Und der hat auch Geld? Der hat nicht so viel Geld, nee, dafür sieht er gut aus. Okay. Aber es ist ein bisschen eine Schlampe jetzt, okay? Ja, ja, sie interessiert sich früh für Männer und das hat sie wohl nie wieder losgelassen. Sie ist frei als sie ist. Ja. Offen für alles. Sie kommt mit diesem offen ganzen. Offen für jeden. Ja, Punkt. Du einfach Punkt. Ja, mal andersrum. Wenn du damals nicht geheiratet hast, dann hast du halt gesellschaftliche Achtung gekriegt. Ächtung, nicht Achtung. Entschuldigung. Das ist ein kleiner Unterschied, und, ja. Ja, ja, ja, die kleinen Umlaute. Und ich meine, du musst einfach überlegen, wenn du heute sagst, ja, ich habe gerade keine Lust auf eine Dauerbeziehung oder selbst so Sachen wie, ich habe Lust auf eine offene Beziehung, dann sagen halt Leute, ja, musst du wissen, aber dann lassen sie dich eigentlich auch in Ruhe oder denken sich vielleicht ihren Teil schlimmstenfalls. Aber damals war das halt ein, ja, dann bist du aus der Gesellschaft komplett ausgestoßen. Also damals hattest du ja nicht mal die Wahl. Dafür gab es damals kein WhatsApp und es hat sich nicht alles so schnell rumgesprochen. Rumgesprochen glaube ich nicht, dass es sich deswegen langsamer hat. Ja, das glaube ich auch. Ja, okay. Ich glaube auch heute. Du hast in einem Dorf gelebt, Gerüchte, Jürgen, du weißt, wie das läuft. Ja, okay, Gerüchte okay. Sind schneller als WhatsApp. Zu Hause, und Gerüchte per WhatsApp erst. Hui. Zu Hause spitzt sich die Lage mehr und mehr zu. Und schlimmer als die Ahnung sind eigentlich tatsächlich die Gerüchte, die im Ort über Maggie kursieren. Mhm. So, ja, das kriegt natürlich Patrick mit und auch Patrick und Anne, also Patrick ist der Sohn, den sie da noch kriegt, der heißt auch Patrick, die kriegen natürlich auch so langsam da irgendwas davon mit und das macht den Papa Patrick so ein bisschen, das zerreißt ihm das Herz. Hi Patrick, falls du uns zuhörst. Also ihm wird das alles zu viel und deswegen findet er sich eines Abends dann auch in einer Kneipe wieder, obwohl er eigentlich gar nicht trinkt. Ja, aber er ist jetzt in so einer Situation, dass er sich wirklich einmal den Frust von der Seele trinken muss. Ja, also will. Die Frage, ob man sowas jemals tun muss. Ja, wahrscheinlich nicht. Also er hat das eine Gefühl, gute schottische Lösung. Er hat das Gefühl, er muss das tun. Ja, und es dauert nicht lange. Da liegt er auch schon mit dem Kopf auf dem Tresen, weil so arg viel verträgt er auch nicht, ja, wenn er da nicht so und im Training ist er auch nicht. Und da wird ein Pressman auf ihn aufmerksam. Was ist ein Pressman? Jetzt ist die Frage, aber ihr wisst, was ein Pressman ist, ja, oder eine Pressgang. Also tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, das ist Pressevertreter, aber offensichtlich nicht. Nee, bis gerade hätte ich gedacht, das wäre ein Wäscher. Also, weil man ja sozusagen so Wäsche früher gesagt hat auch, das. Guten Abend, werter Herr, dürfte ich hier Ihr Hemd waschen? Ja, mir ist eben auch nicht bewusst sozusagen, in welchem Zusammenhang er auf ihm aufmerksam wird. Ist es vielleicht so ein Bouncer, so ein Schläger, dass du quasi Nein. Druck auf jemanden ausdrücken kannst? Aha, Pressing. Gute Idee. Nee, aber das geht schon eher in die Richtung des okay. Wortes. Pressmen waren sowas wie die mobilen Rekrutierungsbüros für die notorisch unterbesetzte Royal Navy. Ah. Um nämlich da die schlechten Mannzahlen aufzustocken, war da so einiges erlaubt, ja, um Leute zu überzeugen, ja, der Navy beizutreten. Und es war noch viel mehr, als erlaubt war geduldet. Ja. Also so ein bisschen wie dieses, komm, mach ihn besoffen, lass ihn mit 3x'en unterzeichnen und ja, dann geht's genau. Ab. Ach, Mann, echt? Es gab da so eine komische Scharade, so eine Prozedur, die ich konnte es auch nicht wirklich rausfinden, ob es das genauso gab in der Form oder was da genau dahinter steckt. Aber in dem Buch ist es so beschrieben, dass der Pressman ihm eine Münze in seinen ja. in seinen Krug schmeißt, ja. Ja, wo noch ein Schluck drin ist und kurze Zeit später trinkt er das und spuckt dann die Münze wieder aus. Und aber in dem Moment hast du das Geld angenommen und das gilt sozusagen so wie ein, oh, du hast den Sold und die Bezahlung angenommen, dass du da mitmachst. Ja, so ungefähr, aber ich weiß nicht, warum da das Ausspucken an der Stelle hat irgendeine Rolle gespielt, aber ich konnte nicht wirklich rausfinden, ob, wenn er es runtergeschluckt hätte, ob er dann nicht. Ich glaube, da könnte man jetzt nachweisen, sozusagen, dass er was gekriegt hat. Und mag sein. Also irgendwie gibt es eine obskure Scharade, ja, die ihn dann offiziell. Er hat sich jetzt bei der Navy eingeschrieben. Enlisted. Ja. Und meines Wissens nach ist auch das der Hintergrund, warum es als unhöflich gilt, den Bierkrug auf den Tisch aufzuschlagen, nachdem er sich angeprostet hat, weil dann traust du dem Gegenüber nicht, sondern denkst, oh, vielleicht hat er mir in mein Getränk eine Münze reingeschmissen und dann hörst du es klappern, wenn du es auf den Tisch knallst. Mhm. Das ist ein interessanter. Ich habe keine Ahnung, ob das nur ein Mythos ist oder ob das real darauf zurückgeht. Aber sozusagen mit dieser Scharade wird es immer begründet, dass sozusagen dieses Anstoßen, Prost, und dann haust du es in manchen Kreisen eben nochmal auf den Tisch. Und hier in der Region sagt man oft, wenn man auf den Tisch dann nochmal den Krug haut, dann nimmt man dieses fröhliche Zuprosten zurück, weil du dem anderen nicht traust. Mhm. Und das käme wohl daher. Ob es stimmt oder nicht, gute Frage. Ich kenne zwar das mit, es ist unhöflich, dieses auf den Tisch klopfen wegzulassen, also gerade andersrum, aber das macht jetzt total Sinn, so wie du es erklärst. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch eine Erklärung im Nachhinein, die überhaupt nicht dazu passt. Und das stimmt, denn es macht nicht Sinn. Es klingt sinnvoll. Ja. Es macht Sinn, sowas sagt man nicht. Also, das wandert in die deutsche Sprache rein. Ich wollte gerade sagen, das benutzt jeder. Ja, inzwischen, das müssen die einfach in Duden aufnehmen. Es klingt aber eklig einfach so. Ja, es für ist mich ganz egal, ob es jetzt irgendwie ganz schlimm eingedeutscht ist. Aber ich finde auch immer noch Delfin eklig. Mit F komisch. Das stimmt, das ist komisch. Also, noch ein paar Pressfakten. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal ganz kurz in unserer Mignonette-Folge angeschnitten, oder? Nee, das sagt mir jetzt gar nichts. Ging es da gar nicht drum? Irgendwo kam, bilde ich mir auch ein, dass ich diese Story schon mal erzählt hätte, mit diesem jemand da Geld zu stecken einfach. Habe ich tatsächlich auch nicht. Aber, also ich habe so Zahlen gefunden, um 1750 rum waren ungefähr 70.000 Männer in der Royal Navy eingeschrieben. Davon waren die Hälfte Freiwillige, ein Viertel waren gepresste und noch ein Viertel waren Freiwillige. Mit Anführungszeichen. In aber der waren es Gefangene, die dann einfach zwangsverpflichtet worden sind? Gab es bestimmt auch, aber möglicherweise war die zweite Freiwilligengruppe, also die wurden wirklich als also Freiwillige, Gepresste und nochmal Freiwillige irgendwie in meinen Quellen beschrieben. So eingezogen. Und möglicherweise ist die zweite Gruppe Freiwillige, denen wurde einfach die Chance gegeben, sich dann quasi freiwillig einzuschreiben, damit sie einen besseren Sold kriegen. Und wahrscheinlich haben sie sich den dann irgendwie geteilt oder so. Aber wenn du dich freiwillig meldest, dann kriegst du einen höheren Sold, als wenn du zwangsverpflichtet wirst. Hatten wir ja schon in unserer Folge über unseren Meisterschützen. Ja, genau. Da war es auch so. Genau. Recht, über Karl Stülpner. Und der Unterschied liegt aber nicht nur im Sold. Was viel spannender ist, nämlich fahnenflüchtige Freiwillige kommen vors Gericht und an den Galgen. Fahnenflüchtige Unfreiwillige kommen nur zurück aufs Schiff. Also wenn du gepresst wirst, du kommst ja dann quasi, du wirst ja dann noch am selben Abend quasi weggeschifft, dass du, bis du aufwachst und ausnüchterst, eigentlich schon weg von der Küste bist, ja. Mhm. Und wenn du da unfreiwillig so aufs Schiff kommst und du läufst weg, dann bist du fahnenflüchtig, ja, weil du aus der Navy fließt, aber dann sammeln die dich einfach nur wieder ein und bringen dich wieder aufs Schiff. Ich sehe schon, der nächste Hangover wird ein historisches Prequel. Das wäre so super. Und spielt dann auf so einem Schiff. Scotland. Und Leute aufwachen so, was passiert? Welcome to the Navy. Und es ist auch so, dass den Leuten an Bord der Navy-Schiffe meistens viel besser erging eigentlich als auf den Handelsschiffen. Denn die Kampfschiffe, die wurden nach den Waffenstationen irgendwie besetzt. Und da waren dann viel mehr Hände an Bord, um diese ganzen Seefahrttätigkeiten, ja, Segelhissen und so weiter zu machen, um Deckschrubben. Und es war auf viel mehr Hände verteilt, die ganze Arbeit. Also die hatten ein viel leichteres Leben, wenn die gerade halt nicht im Kampf waren. Weil sie so viele waren. Weil sie viel mehr waren, ja. Und die Verpflegung war in der Regel auch ganz gut. Also, aber gelernt waren sie ja alle nicht, oder? Nee, so einer wie jetzt Patrick, das war dann schon ein Glücksgriff, ja, weil das ein Mann war, der sich auskannte an Bord. Aber da sind natürlich auch viele Landratten, ja, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Aber das ist doch, die englische Navy hat doch einen Weltruhm. Das ist England jetzt, oder? Das Commonwealth. Ja. Ja, also aber ich wundere mich tatsächlich auch, dass dann im Prinzip 50% der Leute freiwillig da sind. Aber was magst du denn? Du setzt dich ja dann auch nicht ins Eck und schmolzt, ja? So, dann, ich will aber nicht. Dann wirst du ja auch irgendwie über die Planke geschickt, sondern du versuchst halt irgendwie heil da durchzukommen, ja? Und dann wieder nach Hause zu gehen. Wie gesagt, du wurdest gut bezahlt, also vielleicht fanden das gar nicht alle so schlimm, aber es ist natürlich. Musste man oft ein bisschen nachhelfen. Gerade weil die englische Navy ja Weltruhm hatte, also die musste ja bestückt werden. Ja. Da wurden dauernd Schiffe gebaut und es fehlten einfach die Leute irgendwie, die Schiffe besetzen. Und ich meine, das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein Grund, dass du sagst, du besetzt ja nun einen Teil mit nicht so richtig Freiwilligen. Weil natürlich, wenn du an Bord bist, hältst du erstmal zusammen. Weil, ich meine, was hast du davon, wenn du sagst, nein, lass uns umdrehen und dann schießt sich der Feind zusammen sozusagen im Zweifelsfall. Also da musst du schon irgendwie gemeinsam durch. Und wenn du halt so ein Viertel der Leute hast, die eigentlich keinen so rechten Bock haben, dann sagen halt drei Viertel der Leute, ja komm, wir müssen da jetzt hin und ihr geht halt noch mit. Und was wollen denn noch das restliche Viertel machen? Ja, also ich finde es tatsächlich einfach bemerkenswert. Ja, ja. Das darfst du bemerkenswert finden, Dominik. Ich erlaub dir das. Es ist auch so, dass das Pressen auch zu einer ernsten Auseinandersetzung zwischen Amerika und Großbritannien führen wird, weil die Briten pressen nur Briten, ja, weil die Amerika aber anfangs nicht als Staat anerkennen, pressen sie auch amerikanische Briten. Und das schmeckt natürlich den Amerikanern nicht. Ja. Und das führt tatsächlich auch 1812 zu einem Krieg oder diesen Teil der Gründe, warum es 1812 zum Krieg kommt. Unabhängigkeit ist da eigentlich schon durch, aber die Briten haben es noch nicht so richtig anerkannt. Und es gibt auch, finde ich witzig, nur einen einzigen dokumentierten Fall, wo ein Brite von der amerikanischen Navy gepresst wurde. Mhm. Also das andersrum haben sie es irgendwie nicht gemacht. Patrick landet jetzt also auf einem Schiff mit einem Haufen Greenhorns, nennt man wahrscheinlich nicht so, Landratten, Greenfaces, also die auch den's da, gar keine Ahnung haben von dem Boot. Den es da auch schlecht erging, ja. So, wenn du das Auf und Ab auf so einem Schiff und die harte Arbeit nicht gewohnt bist, dann brauchst du da, glaube ich, ein bisschen, um dich da zu akklimatisieren. Und bis auf ihn haben da relativ wenige Leute wirklich Ahnung von Schifffahren. Und noch schlimmer ist aber, dass zu Hause überhaupt keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Ja. Mhm. Also er wurde da in der Nacht noch aufs Schiff gepackt, leinenlos und er war weg. Wo ist denn der Kunde? Ja, keine Ahnung. Wochenlang ist jetzt Maggie auf der Suche nach Hinweisen, was mit Patrick passiert ist, ja. Also von einem Tag auf den anderen weg, ja. Ihr Vater, der... Ja, wie geil auch, nicht einmal, dass sie dann irgendwie, zumindest so ehrenmäßig, der Frau eine Woche später irgendwie stecken, ey, der wird einkassiert. Oder die dort in der Kneipe. Ja, ja. Ja. Ja, also ihr Vater war wohl an dem Abend zuvor noch in der Kneipe. Aber auch strotzedicht. Natürlich strotzedicht und er muss wohl auch vorher schon gegangen sein. Der sagt John, dass er womöglich gepressganged wurde, ja. Ach du liebe Zeit. Andere sagen ja aber, er ist nach Newcastle, nach England, weil es dort für fähige Seeleute wahnsinnig viel Arbeit gibt. Wieder andere sagen, er wäre einfach abgehauen, weil Maggie mit dem Schmiedsohn rumgepimpert hat. Und sie weiß jetzt nicht so recht, was sie glauben soll und schwankt auch so ein bisschen zwischen stinksauer, aber auch verschämt, aber auch neugierig. Ja? Sie will vor allem halt wissen, was los ist. Bei ihrem guten Freund Bonaloy besorgt sie sich jetzt ein Zertifikat. Wer ist Bonaloy? Der Pastor. Ah. Ein Testimony of Character, also ein, ich weiß gar nicht, wie man das am besten übersetzt, ein Zertifikat. Wie eine Art Führungszeugnis klingt das jetzt. Ja, dass sie ihren guten Charakter bescheinigt. Ja, denn sonst dürfte sie ohne einen Aufpasser gar nicht alleine reisen. Ja. Ah. Und dann packt sie ihre Kinder zur Witwe Arrok und macht sich auf die Suche nach Patrick. Ja. Also sie will jetzt nach Newcastle, nach England, um rauszufinden, ob er da... Da hat sie das Geld dafür. Na, sie hat ja ein bisschen Geld verbuddelt. Ach, das, was ihr pimpert hat. Genau. Okay. Also sie gibt auch der Witwe, lässt sie ein bisschen was davon da, packt noch einen guten Packen Geld ein und zieht los. Ist ja eigentlich ganz nett. Könnt ihr ja denken, jetzt ist der Kerl aus dem Haus. Genau, ist eigentlich ganz nett. Ja. Sie können jetzt noch viel mehr rumpimmen. Ja. Schauen wir mal. Sie lässt sich von den Bauern... Es ist die Vorgeschichte zur Wanderhure. sie lässt sich von den Bauern im Pferdewagen... nach Süden mitnehmen. Ist das auch Code für Sex? Nein. Oh Mann, ey. Was denn heute los? Was? Nein, also es geht ja offensichtlich um Sex hier gerade die ganze Zeit. Und nach Süden mitnehmen ist wirklich super. Oh Mann. Das ist kein schlechter Code, ja. Das wird wieder eine Folge, die ich meinen Kindern nicht vorspielen kann. Wir machen mal eine Folge über die Biene Maya. Das schreibe ich mir kurz auf, das darf ich niemals vergessen. Eine Folge über die Biene Maya zu machen? Nee, ich glaube das andere. Der Bauer wirft sie aber noch vor der Grenze nach England wieder raus und sie landet in der Nähe eines Ortes namens Kelso. Das ist noch in Schottland, aber gerade so kurz vor der Grenze. Erinnert mich irgendwie an Scrubs. Ein bisschen, ja, da musste ich auch dran denken. Und es ist Winter und Maggie muss noch ein Stückchen durch den Schnee marschieren, um irgendwie zu diesem Ort zu kommen. Und sie muss auch einen Fluss durchqueren. Und es war damals jetzt nicht so, dass da alle Schießlagen irgendwo eine Brücke stand. Und auch kein Fort wahrscheinlich. Genau. Und es ist auch, naja, doch sowas in der Art schon. Also sie kann dann schon so auf Steinen irgendwie so ein bisschen da durchwarten. Ah, ja. Aber es ist wohl auch überflüssig zu erwähnen, dass sie für das Wetter überhaupt nicht richtig ausgerüstet ist. Ja. Und sie kommt jetzt durchgefroren und nass in diesem Dorf an und rettet sich logischerweise, wo will man dann auch hin, erstmal in die nächstbeste Kneipe. Dort wird sie von den Wirtsleuten Adam und Isobel Bell ganz herzlich aufgenommen, ein wenig aufgepäppelt und sogar in ein Bett gesteckt, ja, ein richtiges Bett. Das ist auch großer Luxus. Das muss sie sich zwar mit der Tochter des Hauses Margaret teilen, das mit den Namen ist echt ein bisschen verwirrend, weil die jetzt auch Margaret heißt. Ja, ja. Aber hey, so gut hat sie in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie geschlafen. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Lebensgeschichte könnte in so einer langen LP von der Band The Decemberists beschrieben werden. Deine Lieblingsband. Richtig. Wieso? Weil gerade Winter. Wow, ich bin mega beeindruckt, dass sie das gemerkt hat. Weil gerade Winter ist? Nee, einfach weil das jetzt, weil es so ein episches Abenteuer ist. Ach so. Ist auch mit so viel Unwägbarkeiten. Und ist so. Es denn schon episch? Fühlt ihr euch schon gut unterhalten? Ja, ich schon. Ich? Tommy guckt jetzt sein Handy. Nein, ich hab's dann überhaupt nicht mehr. Ne? Also ich find's toll. Ich find's auch schön, dass wir endlich mal eine zutiefst sexuell strotzende Folge haben. Dominik hat sich auf dem Handy notiert. Pimpern ist gleich mit dem Pferdewagen nach Süden. Oh Gott. Weil jetzt draußen ein Blizzard tobt, beschließt Maggie, vorerst mal in den sicheren Gefilden des Wirtshauses zu bleiben. Ja? Und die Innkeeper sind auch erstaunt, wie tüchtig Maggie mit anpacken kann. Ja? Bierkrüge tragen, Fässer schleppen, die dummen Sprüche der Besoffenen ertragen. Die neue, die sie da aufgelesen haben, die ist ganz schön tough. Ja? Und weil auch der Sohn William, das ist ein durchaus ansehnlicher und unglaublich großer Schneider, weil der die letzte Aushilfe geschwängert hat und die deswegen gehen musste. Moment, ist ein Schneider, ja. Warum haben die Wirtsleute einen Schneider zum Sohn? Ist das so? Oh ja. Das weißt du nicht, frag's ja halt. Ja gut, vielleicht gab es einen Onkel, der Schneider war oder so. Ja, weil für mich ist die Frage, wo hat der das gelernt oder ging der irgendwo in eine Art Lehre oder wie ist es mit den Ständen damals überhaupt? Ich gehe mal davon aus, dass er das schon irgendwo gelernt hat. Ja. aber es war ja damals jetzt auch nicht total. Wurde es gelernt, üblich, die Frau zu schwängern? Naja. Aber ich meine, es war ja oft sehr üblich, den Beruf der eigenen Eltern zu ergreifen. Vielleicht ist er auch ein Halsabschneider. Also, du hast mich mal wieder nicht ausreden lassen, ja? Der hat die letzte Magd geschwängert und deswegen mangelt es an Bedienpersonal in der Kneipe. Und ich sag mal so, man ermuntert Maggie nicht unbedingt gleich wieder abzuhauen. Und da jetzt das Wetter eh scheiße ist und so bleibt sie auch erstmal und es geht jetzt auch so ein paar Wochen so zu und sie scheint es auch jetzt irgendwie plötzlich nicht mehr so eilig zu haben, nach ihrem Mann zu suchen, denn sie läuft in dieser Zeit immer wieder dem William über den Weg. Und da liegt definitiv Spannung in der Luft. Ja, ich meine, der Typ ist ein Weiberheld, da liegt eigentlich mit jeder Frau, die irgendwie Brüste hat, Spannung in der Luft, aber auch von Maggies Seite ist da, sie fühlt sich ein bisschen zu ihm hingezogen. So kommt dann Can you feel the love tonight. So kommt dann langsam der Frühling und Maggies Gedanken gleiten nach Hause. Ja, was die Kinder wohl jetzt gerade machen. Und oh Gott. Noch viel mehr als die Kinder vermisst sie eigentlich das Meer. Oh Gott. Ja, ich stelle mir nur gerade so ein Side-by-Side an sich da. So sie trägt im Wirtshaus die Krüge rum, mega die Stimmung. Sie singt irgendwo mit, währenddessen die Kinder auf der anderen Seite in der Nähe vom Hafen, über ist all der Fisch. Wann kommt Mama wieder heim? Das weiß ich leider nicht, kleiner Timmy. Ich hab, also, Patrick. Das ist wirklich was, was sich zunehmend herauskristallisiert, dass du einfach nicht ordinär denkst. Das ist wirklich was, du sagst immer, wenn ich irgendwas Sexuelles sage, sagst du immer, oh Gott, oh, und dergleichen. Und ich habe nämlich nur vor Auge, wie er sie halt knallhart von hinten vögelt und sich so nebenbei denkt, was wohl die Kinder daheim machen. Das ist mein Gedanke. Du denkst schon wieder nur an Arbeit. Ja. Das ist so ein bisschen wie, oh Gott. Wir haben hier feste Rollen. Dominik ist der Versaute. Sehr gut. Philipp ist der. Auch, jetzt brauche ich auch irgendwas mit Verträumte. Ja, nee. Irgendwas mit Ver. Könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben? Ja, genau. Also, in Kelso ist jetzt die meiste Zeit so viel zu tun, dass sie gar nicht dazu kommt, weitere Pläne zu schmieden. Ja, also sie kann sich gut mit Arbeit auch ablenken und sie ist sich jetzt eher auch über ihre Gefühle nicht mehr so richtig im Klaren. Ja, sie ist total eifersüchtig, wenn William mit anderen Frauen redet und sie ist gerade so ein bisschen in so einer Selbstfindungsphase, glaube ich. Ja, sie weiß jetzt nicht so recht. Sie ist eigentlich ausgezogen, um ihren Mann zu suchen, aber irgendwie ist sie sich jetzt gar nicht mehr so sicher. Should I stay or should I go? Genau. Und es geht echt eine ganze Weile so zu. Die Leute beginnen auch schon zu tuscheln, weil die natürlich bemerken, dass da irgendwie die zwei sich komisch verhalten, wann immer die sich über den Weg laufen. Und aber geht da schon wirklich was? Weil du jetzt gerade auch den, wie du es so schön ausgedrückt hast, dass die beiden also direkt Sex miteinander hatten. Sie geht schon mal nicht, ja. Aber dann über ein Jahr, nachdem sie nach Kelso gekommen ist, fällt sie zufällig auf deinen irrigierten Penis. Im Bierkeller. Ah ja, genau. Ein Jahr. Okay. Die hat ja mal gut lang, mal eben kurz ausgeholfen. Das war ein ganz schlimmer Blizzard. Ein Jahr lang. In der Prosa-Biografie ist der Sex hart und leidenschaftlich. Mhm. Ja, Dominik, dein Stichwort. Yeah. Aber unmittelbar danach kommt William wieder zur Besinnung, ganz anders als Maggie. Was ist er dabei ohnmächtig geworden? Dann war es aber echt geil. Ja, aber man also, sagt doch auch im Französischen, der kleine Tod. Ne? Sie zum wäre, Orgasmus. Sie wäre, glaube ich, bereit, für ihn ihr bisheriges Leben aufzugeben. Ja? Er stellt aber klar, dass es ein Fehler war. Eigentlich, sie ist verheiratet, hat Kinder und er hat ja erst hier die letzte geschwängert und es war ein riesen Geschiss. Und es sollte nicht nochmal passieren. Da hat jetzt das gesamte Jahr, also so gut kann der Bett nicht gewesen sein, behaupte ich gerade. Aber im Bierkeller. Ich stelle mir bloß so gerade vor. Schon ein Jahr lang laber da hin und dann auf einmal kommt er ran und dann sagt er dann, lieber doch nicht. Genau, so dass er sozusagen gerade an ihr zugange ist. In dem Moment, wo er fertig ist, oh. Also es las sich Erwing so, als wäre sie schon sehr viel früher auf die Idee gekommen, dass da was gehen sollte. Und er war eher ein bisschen reserviert, ja, mit dieser Geschichte. So im Hinterkopf. In der Geschichte ist der Mann unschuldig. Ja. Sie verflucht ihn dann natürlich auch noch, ja. Dabei weiß sie gar noch nicht, wie viel schlimmer es noch kommen sollte, denn die ist natürlich mal wieder schwanger. Ja. Und dieses Mal bringt auch der kurze Frage. Also Verhütung gibt's gar nicht? Weil wenn wir schon komische Abtreibungsmethoden haben. Also effektive Verhütung gibt's nicht. Aber irgendwie nein. Fischhäute, sonst wie, was man da vielleicht früher... Stand jetzt in meinen Quellen nichts davon. Es gab sicherlich, haben die Leute in der Zeit irgendwie auch Dinge ausprobiert, aber das glaube ich jetzt in dem Fall nicht. Das ist ja auch der Punkt, warum die Pille und das Kondom so ein Riesending waren. Weil es wirklich 1750. Zuverlässiges war. Nein, später dann. Ja. Und dann sind wir nämlich wieder bei so Themen wie Essigspülung als Verhütungsmittel. Also gut, auf jeden Fall hat sie jetzt einen Braten in der Röhre. Einen Braten in der Röhre. Und dieses Mal bringt der Gang zur Kräuterhexe nicht das gewünschte Ergebnis. Ja? Und sie versucht es jetzt eher so mit Ignorieren. Ja? Wenn ich es lang genug ignoriere. Das wachsende Bäuchlein ist am Anfang ja noch ganz leicht zu verstecken. Und die damalige Mode ist da sicherlich auch ganz praktisch. Und es kommen ja auch wieder die kalten Tage, ja, mit dickeren Klamotten. Da kann man schon eine ganze Weile Dinge ganz gut kaschieren. Auch die schwere Arbeit machen ihr nicht wirklich was aus, ja, weil in ihrem alten Leben war die Arbeit noch viel anstrengender. Sie hat aber panische Angst, dass bei den vielen Leuten in der Kneipe vielleicht irgendwann mal einer draufkommen könnte. Irgendwann wird schon jemand merken, behaupte ich, ja. Es gibt Quellen tatsächlich, die sagen, dass man sie in der Zeit schon auch bezichtigt hätte, schwanger zu sein. Es wäre aber auch möglich, dass keiner was gemerkt hat. Ja. Also Margaret hat es irgendwann wohl mitbekommen, die auch mit ihr in einem Bett geschlafen hat. Die hat aber dann so ein bisschen zu ihr gehalten und hat das geholfen, ein bisschen zu vertuschen. Jetzt kommt auch noch dazu, dass sie dann von dem Wirts, wie ist die Einzahl von Wirtsleut, dem Wirtsherr, Wirtsmann. Sekunde, ich stelle mir nur so gerade vor, dass sie irgendwann zurückgeht zu ihren eigenen Kindern. Da ist noch eins, ich suche weiter. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Wirt. Ja. Der Wirt. Ja, das ist gut. Ja. Gut. Wirt ist ein schönes Wort. Dass der Wirt, Adam, schickt sie dann zu seinem Bruder. Also der hat auch ein Inn im Norden Englands. Und bei dem ist die Frau relativ krank. Und deswegen kann die nicht mehr mithelfen. Und er hat um Hilfe gebeten. Und jetzt kommt Adam auf die Idee, dass er Maggie doch da mal hinschicken könnte. Und die findet super. Ja, ein bisschen Abwechslung. Weg von den Leuten. Und Küste ist ja eh geil. Da muss sie sich nicht lange betteln lassen. Und dann macht sie sich alsbald auf ins nordenglische Berwick, in das Cross Keys Inn. Wie schwanger ist sie gerade? Ja, so medium. Hilft dir diese Aussage weiter? Ja, naja, es ist halt so eher die Frage, können wir jetzt damit rechnen, dass er auf der Reise entbinden muss? Oder sind wir dann noch weit weg? Oder? Nee, also ganz so eilig ist es noch nicht. Okay, okay. Also sie reist da jetzt hin, kleine Kneipe irgendwo im Nirgendwo, dafür direkt an den Klippen zur Nordsee. Und schnell lernt Maggie, dass die Dinge bei Adams Bruder Joseph ein bisschen anders laufen. Denn die Kundschaft besteht hauptsächlich aus Schmugglern, was sich für die Kneipe ganz gut anbietet, weil dort der geschmuggelte Schnaps direkt weiterverwertet und verkauft werden kann. Und sie schmuggelt ja eigentlich auch gerade was. Und sie ist jetzt ja auch ich sag mal, locker drauf, nicht zart beseitet. Sie findet es eigentlich ganz cool. Ja? Der Umgangston ist ein bisschen rauer noch, aber das stört sie jetzt eigentlich nicht wirklich. Ja. Sie ist da allerdings nicht sehr lange, denn Josephs Frau geht es nach kurzer Zeit schon wieder besser und nach wenigen Wochen macht sie sich eigentlich auch schon wieder auf den Rückweg. Bevor sie aber geht, erzählt Joseph ihr noch, dass er sich bald zur Ruhe setzen möchte und die Kneipe eigentlich ganz gerne verkaufen würde. Und ob sie sich nicht vorstellen könne, diese Kneipe zu kaufen. Wie kommt er denn drauf, dass sie sich das leisten kann? Keine Ahnung, aber behalte das mal im Hinterkopf. Und die zweite Frage wäre, eine Frau zum damaligen Zeitpunkt allein Besitzerin von der Kneipe? Naja, sie ist ja keine Frau, die allein ist. Sie ist ja schwanger. Sie ist ja verheiratet und schwanger. Ja, aber sie hat, Mann, sie hat quasi doch alle, dass da gerade nichts zu sehen ist. Sie hat die Auswahl. Das ist ein bisschen so, was du vorhin gemeint hast, Hauptsache du bist verheiratet und dann passt es vom Stand her. Also okay. Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt wirklich Patrick nicht mehr auftauchen würde und sie dann Witwe wäre, als Witwe hast du, auch kein Problem. Hast du ja nochmal einen anderen Stand. Ja. Ja, ich glaube, als Witwe hast du deutlich mehr Rechte als unverheiratete Frau. Ja, ja. Also sie ist jetzt schon im Norden Englands, ja, und sie könnte jetzt natürlich auch einfach weiter Richtung Newcastle. Ja, es wären nur noch 2 Stunden. Aber ist auch irgendwie blöd jetzt da, ne? Nach nur 1,5 Jahren ist sie schon 2 Stunden. Und wenn jetzt wirklich Patrick da wäre, wäre es ja irgendwie auch doof, ne? Wenn sie da mit ihrem Ranzen plötzlich vor ihm steht. Sie geht also zurück nach Kelso. Und ja, die Zeit verstreicht und irgendwann setzen dann auch ihre Wehen ein. Und in Kelso sagt keiner was? In Kelso, ja, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon angedeutet. Ich habe meinen Mann zwischendurch getroffen. Ich habe beide Aussagen gefunden. Also die einen Quellen sagen, dass sie schon öffentlich bezichtigt wurde. Ja, die anderen sagen... Das war in Kelso, okay. Ja, genau, in dem Ort. Ja. Und ich folge jetzt einfach mal dieser Geschichte über ihr Leben, dieser etwas frei interpretierten. Sie kann sich, als sie Wehen einsetzen, dann aus der Kneipe in ihr Dachzimmer zurückziehen. Ja, Margaret, die es ja dann doch schon weiß, deckt so ein bisschen ihren Rückzug. Und sie kriegt dann dort in dieser Dachkammer alleine ihr Kind. Sie wird mal kurz bewusstlos, aber irgendwie, als sie wieder zu sich kommt, liegt's da. Ja. Sie hat die ganze Zeit versucht, das Kind irgendwie und die Schwangerschaft wegzuignorieren, aber jetzt lässt sich's irgendwie nicht mehr wegignorieren. Da liegt so ein Brocken, der wimmert, ja, kriegt nicht so richtig Luft. Und sie beugt sich jetzt runter zu ihm und klopft ihm auf den Rücken. Im Buch ist es noch so beschrieben, dass sie mit ganz kalten Augen irgendwie so, ja, also ganz distanziert. Weil ich hätte gerade jetzt echt eine Sekunde Angst, dass ja, noch du vorbei, was Philipp, anderes warte, sagst. Sag nichts, ich muss wissen, wie es weitergeht. Nee, es wimmert schwach und schreit dann auch leise, ja, deswegen klopft man auf den Rücken, dass es dann irgendwie Luft kriegt. Sie legt es dann auch an, aber es ist zu schwach, um zu trinken. Ja, also es ist offensichtlich auch zu früh gekommen. Es ist noch nicht reif. Nicht reif. Ja, das beschreibt es ganz gut. Sie schiebt den Fötus jetzt einfach unter das Bett und versucht weiterhin, die geschaffenen Tatsachen zu ignorieren. Ja, ach du liebe Zeit. Sich emotional zu distanzieren. Okay. Und sie geht auch am nächsten Tag, das klingt mir nicht gerade, wieder zurück an die Arbeit. Oh ja. Gott. Sie muss aussehen wie der lebendige Tod. Ja, sie schleppt sich an dem Tag wie ferngesteuert zum Fluss, um irgendwie Wasser zu holen, also ihrer Arbeit nachzugehen. Und als sie zurückkommt, sind ihre Unterkleider blutgetränkt, weil sie natürlich da auch irgendwie entsprechend eigentlich versorgt werden müsste. Und der Autor nimmt sich jetzt an der Stelle die Freiheit, William auf sie zukommen zu lassen an diesem Tag und ihr zu sagen, dass er alles bereut, ja, und dass er doch ernsthaft jetzt bei ihr landen möchte. William ist wer? Na, der Schneider. Aber der ist doch weiter weg. Der hübsche Schneider. Nö, wir sind doch wieder zurückgegangen in die Ursprungskneipe. Diese Kneipe. Ah, okay, da sind wir wieder. Okay. Genau. Ja. In der Nicht-Schmuggel-Kneipe. Ach, dachte ich, sie ist komplett zurück wieder gegangen. Nein. Ah, okay. Ja. Sie kommt aus Musselboro und das ist jetzt Kelso. Also natürlich, als sie an dem Tag dann später nach oben kommt, ist das Kind, wie ihr euch denken könnt, gestorben. Ja, ganz klar. Mhm. Es hat scheinbar noch niemand was bemerkt. Und am nächsten Tag geht sie dann mit dem kleinen Bündel zu einem Fluss in der Nähe des Inns. Es ist tiefster Winter, ja. Sie sucht eine Stelle, die nicht zugefroren ist und da schmeißt sie das Kind halt in den Fluss. Wir haben jetzt einen Garten und unsere Katze darf in den Garten. Moment, warte halt. Oh Gott, wow. Alter Schwede. Jetzt lass mich halt kurz das zu Ende bringen. Ja, aber halt nach so einer Aussage. Ich bin gespannt. Ja, es wird gleich noch makaber. Achtung, pass auf. Ready, steady, go. Oh, jetzt sind deine Augen aber auch kalt. So, der Philipp macht sich emotional aufs Schlimmste gefasst. Ja. Die Katze bringt manchmal tote Vögel und tote Mäuse und sonst was an. Und was wir jetzt haben, ist eine Biotonne, die wird alle 2 Wochen abgeholt. Und jetzt haue ich die toten Tiere einfach immer in den Biomüll. Okay. Das fühlt sich irgendwie komplett verkehrt an. Ich glaube, das ist eigentlich auch. Man darf Fleisch reintun, das ist kein Biomüll, der nur Dings. Aber ich glaube, das ist doch irgendwie Tierkadaver und eigentlich müsste man. Ja, aber. Aber kannst du die Stelle rausnehmen, Jürgen? Nicht, dass das jemand hört. Also wenn ich es eh rausnehme, kann ich jetzt noch sagen, der Dominik ist fies zu Vögeln. Die sind schon tot, die sind schon. Klein oder groß geschrieben? Also, jetzt können wir das wenigstens, es lohnt sich, dass wir es rausnehmen. Am 9. Dezember 1723, das müsste jetzt dann wieder einen Tag später sein. Jetzt lass mal alles drin. Zieht ein Angler das arme Würstchen aus dem Wasser. Oh Gott. Oh Mann. Und es dauert natürlich nicht lang, bis der Justice of Peace seinen Constable losschickt, um die Sache zu untersuchen. Hm. Das ist der Generalstaatsanwalt, oder was? Naja, halt der da für Recht und Ordnung sorgt. CSI Schottland. Genau. Wird erstmal abgesperrt mit so einem gelb-schwarz gestreiften Band und dann kommen die in ihren weißen Anzügen und untersuchen den Tatort. Obwohl jetzt keiner wirklich weiß, dass Maggie schwanger war, kommt die Obrigkeit doch schnell auf die Idee, dass man sich die junge Hübsche, die nicht von hier ist. Ich wollte gerade sagen, die nicht von hier ist. Die ohne Begleiter unterwegs ist und die in der Kneipe jeden Abend Männerkontakt hat, dass man sich die vielleicht mal näher anschauen könnte. Und William kommt auch irgendwie auf den Trichter, ja, dass das vielleicht so sein könnte und konfrontiert sie, flippt völlig aus, ja, sagt ihr aber trotzdem, dass er sie irgendwie geil findet. Und dann kommt aber auch der lange Arm des Gesetzes und greift unbarmherzig nach Maggie. Der Constable kommt mit ein paar Kirchenleuten im Schlepptau und einer Hebamme, um sie einmal zu untersuchen. Sie muss sich dann vor der Hebamme ausziehen und begutachten lassen. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass das so nicht cut, wie es ist. Naja, spätestens als die Hebamme an ihren Brüsten nuckelt, steht unumstößlich fest, die Frau war bis vor kurzem schwanger. Die nuckelt an ihren Brüsten? So steht's geschrieben. Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal Muttermilch getrunken? Nein. Nein. Das schmeckt echt komisch. Aber ich weiß, dass es Muttermilchkäse zu kaufen gibt. Das ist ekelhaft. Ja. Bevor Maggie jetzt abgeführt wird, kann sie noch schnell was von der Kohle einstecken, die sie sich mit ihrem Rumgepimper, also den Rest, der noch da ist, den kann sie sich noch irgendwie in den Rock stecken. So ganz unauffällig geht sie in den Garten und gräbt Zeug aus. Na, da musste sie ja jetzt nicht mehr im Garten vergraben. Ja, okay. Ja. Und dann wird sie aber ins Gefängnis nach Edinburgh gebracht. Also ich wurde gestillt, ne? Aber also nee, also nicht als Erwachsene. Genau, nee, aber ja. Ich habe mal quasi ein Fingerchen von im Kühlschrank stehender Milch probiert und es schmeckt nicht wie Milch. Also es schmeckt halt einfach komplett anders. Genau. Schön, dass wir das geklärt haben. Schön, dass du das jetzt noch so weit aufgelöst hast. Und Jürgen, bist du ein Flaschenkind? Nein. Das ist eine also Lüge. Also heutzutage. Prost. Und er nimmt sein Zirndorfer Landbier in die Hand und trinkt. Das Tucher Urbräu hell kann man tatsächlich trinken, im Gegensatz zum Standard Tucher. Wenn hier jemand von Tucher zuhört. Also, Maggie kommt jetzt mit der Kohle zwar nicht direkt aus dem Gefängnis wieder frei, kann sich aber, nachdem sie ein paar unangenehme Befragungen über sich ergehen lassen hat, kann sich jetzt in dem Kerker damit zumindest eine etwas bessere Zelle erkaufen. Ja? Eine, die sogar eine Pritsche hat, ja, auf der sie dann auch liegen kann. Also ansonsten ist es ein ziemlich finsteres Loch. Mhm. Und die Warterei auf ihren Prozess zerrt auch an ihr. Sie magert total ab, sie kränkelt, sie kämpft mit Fieber. Ich meine, der körperliche Zustand vorher muss ja schon desaströs gewesen sein. Ich meine, überleg mal, du hast so eine Entbindung hinter dir unter den Umständen und irgendwie schleppst dich da noch in der Gegend rum und dann wirst eingebuchtet. Genau. Boah. Also sie steckt das nicht sehr locker weg, aber sie steckt es weg. Sie bekommt auch im Kerker mal Besuch von der Witwe Arrok, die ja irgendwie aktuell ihre Kinder großzieht. Ja. Die bringt dann auch Grüße von ihrem Bruder, von ihrem Vater und den Kindern mit und erzählt ihr, dass Patrick immer noch vermisst wird. Und kein Lebenszeichen. Kein Lebenszeichen. Immer noch. Wow. Im März, also ich vermute mal, ja, dass dieses mit dem, dass das Pressen in der Gegend damals schon so üblich war, dass denen dann jetzt klar war, dass es so ist, ja. Okay. Aber sie wissen es halt einfach nicht, ja. Sie haben kein Lebenszeichen von ihm. Und ja, selbst, und vor allem, selbst wenn du weißt, du wurde gepresst, genau. Ist der tot? Genau. Lebt er noch? Ist er irgendwo unterwegs? Also wenn man eine Mail zur Navy schickt, das kann auch mal ein halbes Jahr dauern, bis sie antworten. Ich habe ja vorhin gesagt, kein WhatsApp, ne? Ja. Wäre die nächste Frage, ob da alle schreiben können? Ich glaube es eher nicht. Guter Punkt, ja. Sie hat dann auch irgendwie so einen Brief von dem Gericht und so und muss sie sich dann auch hier von dem Gefängnis weiter irgendwie vorlesen lassen, weil sie natürlich auch nie lesen gelernt hat, ja. Und dann ist auch immer die Frage, ob die Personen, die dir etwas vorlesen, denn genau das wiedergeben können und auch wollen von dem, was da steht. Auch die Frage. Da hilft es meistens, wenn man gut aussieht, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich in dem Moment jetzt da noch gut aussieht. Ja. Also im März folgt dann die Verhandlung. Der Gerichtssaal ist vollgepackt. Ihr Papa, die Fischfrauenfreundinnen, alle sind da, ebenso auch die Bells. Aber eher so supportmäßig oder mit vielen Leuten, die auch sagen, ah, weg mit der... Ich glaube... Teils, teils. So, ich glaube, ihre Leute sind schon irgendwie auf ihrer Seite. Nach ihrer Logik hat sie auch nichts groß falsch gemacht. Ja, das Kind war, wie sie sagt, nicht lebensfähig. Und als sie es in den Fluss geworfen hat, sowieso schon längst tot. Ja, ja. Es gab dann aber so eine Art Gutachten. Ja, die haben dann das Kind dann irgendwie genau untersucht und die haben irgendwie gesagt, naja, die Lunge war irgendwie aufgeblasen oder irgendwie voll Luft, als sie es irgendwie rausgezogen haben. Und das kann eigentlich nur sein, wenn es vorher schon geatmet hat. Mhm. Also muss es eigentlich lebend geboren sein. Okay. So, ja, das ist so, das entkräftet quasi ihre Verteidigung. Ja. Und das Gesetz sagt auch, dass allein das heimliche Austragen eines Kindes und nee, halt eigentlich das Verbergen einer Schwangerschaft. So, das ist schon ziemlich verboten. Wow. Ihr Anwalt plädiert jetzt darauf, dass sich dieser Paragraph mit den heimlichen Schwangerschaften ja nur auf unverheiratete Frauen bezieht. Ja, also, dass das eigentlich auf verheiratete Frauen wie Maggie gar nicht anwendbar ist. Ja. Aber die Verteidigung zieht jetzt an der Stelle auch nicht richtig. Ja. Selbst wenn sie jetzt nicht. Also es steht ja immer noch der Vorwurf des Kindsmords im Raum, trotzdem. Und mal ehrlich gesagt, für alle muss doch klar sein, wenn der Mann da gerade nicht auftaucht und alle sagen, ja, der ist gerade irgendwo unterwegs, und zwar seit über einem Jahr, dass das mit dem, ja, die ist ja in einer Ehe auch eher so ein bisschen unter einem schwierigen Makulatur Stern. Ist. Naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen, sind natürlich so, wie nennt man es, Winkelzüge, ja, so juristische Winkelzüge, ja, dass du jetzt zwar klar lässt sich das dann auch nicht halten, ja, weil sie ja trotzdem Ehebruch begangen, aber zumindest dieser Vorwurf mit diesem Verbergen einer Schwangerschaft, zumindest das könnte man eigentlich aushebeln, weil das nicht für sie geht. Aber es hilft alles nichts, es kommt, wie es kommen muss. Maggie wird zum Tod durch den Strick verurteilt. Wow. Dominik, du wirkst überrascht. Naja, also Todesstrafe finde ich schon ein bisschen drastisch. Naja, wenn sie wirklich davon ausgehen, dass sie ihr Kind umgebracht hat, finde ich das jetzt nicht mehr so drastisch. Mr. Bonaloy, der Handsome Priest, ihr erinnert euch, der kommt nochmal auf den letzten Besuch vorbei und ein paar Tage später ist es dann soweit. Maggie wird auf den Grass Market gebracht. Das ist der große Platz in Edinburgh, auf dem sie früher schon den Fisch verkauft hat. Und der Menschenauflauf ist ziemlich groß. Das ist ja auch schon ein ziemliches Spektakel, ja, wenn jemand so aufgehängt wird. Und Henker Honest John Dalglish. Heißt der Honest mit Vornamen? Das ist, glaube ich, sein Künstlername. Honest Habt ihr John Stratt gesehen? Die Neuverfilmung? Nein. Nein. Der ist total super. Mal schaut ihn mal an. Echt? Ja, der ist wirklich gut. Kann ich mir fast nicht. Der ist bin gerade ein bisschen. Warum? Nur weil jemand an den Galgen kommt? Ey, da haben wir schon schlimmere Dinge hinter. Ja. Nee. Das ist klar. Du hast immer noch die Prinzessin, die Rothaarige aus den Disney-Märchen vor Augen. Immer noch. Ne? Und ich glaube, die stirbt auch jetzt nicht. Nee, glaube ich auch. Hoffe ich irgendwie nicht. Es wäre immer noch ein mega Decemberist-Song. Oder vielleicht ein Album. Ja. Ein ganzes Album. Du, ein ganz großartiges Album. Wie kannst du jetzt über Musik reden? Weil mich das alles die ganze Zeit an so eine Story von The Decemberists erinnert. Musik ist Leben. Ja, aber es geht hier um Tod. Leben ist überall. Ja, weil da geht es ganz viel auch so um Theatralisches und um Sterben und Liebe hier, und große Dinge. Und geht hier nicht mehr um Leben und Tod. Gerade um auch ältere Zeiten, sondern um? Nur noch um Tod. Also Maggie hat früher auch den Henker, die kennen sich mehr oder weniger. Maggie hat ihm früher schon Fisch abgegeben, weil das ist wohl so auch so ein komisches schottisches Gesetz, dass der Henker sich am Markt einfach irgendwie bedienen darf. Und ja, das verstehe ich aber auch warum, weil du den sonst zu sehr gesellschaftlich ächten könntest und sagen so, du machst so einen niederen Job, wir wollen mit dir nichts zu tun haben und verkaufen dir nichts. Aber ist das ein niederer Job, Henker? Es kommt drauf an. Es gibt das ja auch Gesellschaften, da trittst du als Henker immer maskiert auf, damit auch gerade wenn du was selbst verbockst, du immer unter einer Maske steckst. Und manche Henker wurden auch selber hingerichtet dafür, dass sie ihr Handwerkszeug nicht ordentlich gemacht haben. Sprich, wenn jemand nicht ordentlich hingerichtet wurde, nach welchem Statut noch immer, musste kurz drauf der Henker dran glauben, weil der halt, keine Ahnung, das Bein nicht Gesetz gut geführt aus. Also ich frage mich tatsächlich, inwiefern das nicht irgendwie ein ehrenvoller Job ist. Hier in unseren Kulturkreisen ist das ein relativ geächteter Job. Okay. Da bin ich, bin heutzutage ich mehr, haben wir ja nicht mehr so viele, deswegen bin ich da nicht so vertraut. Du sagst es nicht. Also in unserem Breitengrad nicht, ne? Aber es gibt schon noch welche. Okay. Also der Henker fühlt sich ein bisschen unwohl, ja, zumal auch im Publikum einige Leute auf Maggies Seite stehen und nicht auf seiner, ja. Und ist jetzt auch eher gerade eine Location, wo sie auch Heimspiel. Heimspiel. Genau, sie ist da zu Hause. Er prüft das Seil noch ein letztes Mal, bittet dann Maggie, die Leiter hinaufzugehen, während er die Schlinge über den Querbalken wirft. Dann legt er ihren Kopf in die Schlinge und bindet ihr die Hände auf dem Rücken zusammen. Und dann tritt er die Leiter weg. Mackie strampelt, irgendwie rutscht eine Hand aus der Fessel und instinktiv fasst sie sich an die Schlinge. Und das ist was, was der Henker jetzt ja überhaupt nicht gerne sieht und auch nicht zulassen darf. Ja. Er hat aber seinen Stock vergessen. Also geht er zur Menge hin, nimmt einem Bettler aus der Menge den Gehstock weg und drischt damit auf Mackie ein, sodass sie klingt wirklich unprofessionell. Sodass sie von der Schlinge ablässt. So. Mhm. Das ist schon mega skurril. Die Menge ist überhaupt nicht davon begeistert, ja, von der Performance des Henkers. Ja, sowas. Jetzt sind wir genau bei dem Thema. Bei dem Punkt, ja. Und es dauert nicht lange, da fliegt der erste Stein. Ja. Der Henker wird am Kopf getroffen, geht zu Boden, kann sich aber dann mit Hilfe des Steckens und seines Assistenten wieder aufrappeln und die Menge so ein bisschen zurückdrängen und im Zaum halten. Mackie hängt jetzt aber immer noch an dieser Schlinge und zappelt. Ja. Und schließlich packt der Henker sie an den Beinen und hängt sich einfach mit seinem vollen Körpergewicht an ihre Füße. Das klingt wirklich nicht sehr souverän. Das gibt's. Bis sie nicht mehr zappelt. Das gibt's aber tatsächlich als, das klingt so grausam, aber so als letzten Freundschaftsdienst hieß es damals, wenn jemand erhängt wurde und das war sozusagen, das Stück hat sich nicht sehr zugezogen, das war eher so ein ganz langsames Ersticken, dass sich dann Freunde von denen unten dran gehängt haben, weil sie gesagt haben, der leidet ja übrigens nicht so lang. Also tatsächlich. Ist furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Glaube ich, dass ich mal gelesen habe, dass du eigentlich vom Genickbruch sterben sollst. Ja. Das ist ja die Frage, ob du sozusagen ob du so ein Wildwest-Erhängen hast mit ja einem Baum, einem Strick dran und dann fällst du nur, keine Ahnung, so 20 Zentimeter in das Seil und erstickst davon. Oder ob du eine gewisse Fallhöhe im wahrsten Sinne des Wortes hast und davon dann sozusagen dein Genick durch. Genau, das hängt aber auch davon an, wie straff die Schlinge sitzt, genau. Ob der Knoten an der richtigen Stelle ist, genau. Und so weiter und so weiter. Schleifchen passt. Also in dem Fall ist sie nicht erstickt dran, nicht am Genickbruch gestorben, ja. Sondern sie erstickt, während er sich an sie dranhängt. Ja. Und das Ganze hat jetzt den Henker natürlich auch ordentlich gestresst. Also er lässt dann von Mackie ab und schickt erstmal seinen Assistenten ihm einen Whisky zu besorgen. Und derweil lässt der Mackie noch jetzt für eine knappe Stunde am Galgen. Aber die Galgen Storyline hängen. Ist jetzt quasi vorbei. Nur zur Sicherheit. Die Storyline ist vorbei. Ja, wie auch sonst, sie ist jetzt tot. You know. Ja, wir hätten jetzt, glaube ich, beide so ein bisschen auf einen. Ja, ja. Und dann kommt raus, dass er den Knoten anders gesetzt hat und irgendwas. Und jetzt kommt Zombie so und so. Ist witzig, dass ihr dieses Gefühl habt. Ja. Also, okay, ich erzähle die Geschichte mal noch weiter. Mhm. Die Familie und die Freunde versammeln sich jetzt nahe am Galgen und stehen da schon mit dem offenen Sarg und warten darauf, dass der Henker Mackie runterschneidet. Denn es ist schon wichtig, dass da Freunde da sind, denn es sind da auch immer einige Leichensammler. Also eigentlich Chirurgen da, Leute aus der medizinischen Fakultät, mehr oder weniger. Und die wollen was lernen. Genau, und das ist die einzige Möglichkeit, wie du irgendwas über Anatomie lernen kannst, ist, wenn du halt frische Körper von Hingerichteten irgendwo einsammelst. Und es ist ganz üblich, dass man sich nach so einer Hinrichtung dann so ein bisschen auch um die Leichen rangelt. Ja. Und es gibt jetzt da so ein bisschen Geschubse und Gezerre und sie schaffen es dann aber, Mackie in diesen Sarg zu packen, einen Deckel drauf, ein paar Nägel rein, auf einen Karren und irgendwie aus der Stadt zu fahren und Richtung Musselburgh zur Kirche zu fahren. Es ist ein heißer Tag und deswegen legt Maggies Entourage unterwegs in einem Pub eine kleine Rast ein. Ja. Sie kommt zurück, der Sarg ist weg. Sie ist mumifiziert worden von ihrem Freund. Und sie klopft, ich will auch ein. Ihr Vater, ich muss die ganze Zeit an diese unsägliche andere Geschichte denken. Nein, du musst nicht dran denken. Doch. Ihr Vater trinkt noch ein letztes Mal auf seine gute Mackie und plötzlich kommt der Schreiner aus dem Ort hereingestürmt und schreit draußen im Sarg. Der Sarg macht seltsame Geräusche. Tatsache, alle stürmen wieder raus. Duncan und James machen sich sofort daran, den Sarg zu öffnen und sie heben den Deckel ab und tatsächlich erhebt sich Mackie ganz plötzlich, also der Oberkörper. Und ihr müsst euch, also das ist, muss ein komplett skurriler Moment sein, ja. Alle Anwesenden ergreifen in Panik erstmal die Flucht. Ja, yeah, what the hell? So, sie muss auch aussehen wie der Tod von Forchheim, ja. Der Tod von Forchheim? Kennst du das? Nee. Das ist ein Ausdruck. Das ist so ein geflügeltes Wort. Ja. Ach, wirklich? Sieht aus wie der Tod von Forchheim. Okay. Das ist fast so schlimm wie die Nachtfinster. Oh Mann. Also sie ist auch nicht wirklich bei Bewusstsein, sie atmet ganz flach und röchelt und es kommt dann zum Glück auch zufällig ein Mediziner vorbei. ist ein Arzt anwesend. Der auch genau weiß, was zu tun ist, ja. Und trotz des ausgiebigen Aderlasses wird Mackie innerhalb... Ja, natürlich Aderlass in dem Moment. Wird Mackie innerhalb von ein, zwei Tagen, quasi kommt die wieder richtig zu sich, kommt auf die Beine und kann sich langsam erholen. Pater Bonnerlei sitzt oft an ihrer Seite und betet, was natürlich da der entscheidende Faktor ist wahrscheinlich an der Stelle. Ich frage mich gerade, ob ihr Mann irgendwann zurückkommt und so fragt so, und was bei dir? Sie so, na, ne, eigentlich nichts. Nicht so viel passiert. In einem hellen Moment ruft sie nach den Kindern, aber die trauen sich nicht so recht zu ihrer Zombie-Mama. Ja. Aber die Zeit heilt alle Wunden, ja. Also Maggie geht's echt schnell wieder besser. Sie schleppt sich dann auch, ich glaube, ein oder zwei Tage nach der ganzen Sache schon in die Kirche, wo sie eigentlich auch noch nicht wirklich wiederhergestellt ist, aber Und das kriegt dann vor allen Dingen Leute auch mit, oder? Ja, ja, klar, das ist jetzt das Riesending, ja. Also sie schleppt sich in die Kirche und da gibt's einen mega Aufruhr, ja. Vielleicht aus Angst, wahrscheinlich aber auch mehr aus Neugier. Die Menschen zertrampeln sie fast, ja. So, dass sie in der Kirche dann abgeschirmt irgendwie zum Hinterausgang. Ja, klar, und alle wollen sie mal angrabbeln und was ist mit nach der? Nach draußen gebracht werden muss, ja. Und eine Woche nach dem Hängen kehrt sie tatsächlich zurück in ihr kleines Fischerhäuschen zusammen mit ihren Kindern. Und während sie sich noch fragt, wie es jetzt wohl weitergehen soll, kommt der Mann zurück. Taucht plötzlich Patrick wieder auf. Und der weiß freilich schon Bescheid, ja, deshalb war jetzt irgendwie, es hat sich schon rumgesprochen, was jetzt irgendwie wirklich alles hier passiert ist. Und die beiden fallen sich in die Arme. Heiligsblech. Und they live happily ever after. Das ist jetzt wirklich ein Album. Ja, tatsächlich. Also holy moly. Patrick hat sich wohl 2 Jahre lang auf See jetzt wirklich nur mit dem Gedanken an seine Frau über Wasser gehalten, ja, im wahrsten Sinne. Und Maggie ist jetzt auch durch das ganze durch die ganze Erfahrung ziemlich reumütig und wahrscheinlich schlagartig auch gottesfürchtig geworden. Und die beiden beschließen sich wirklich zusammenzuraufen, das alles zu vergessen und zusammenzubleiben. Patrick will sogar das Seemannsleben an den Nagel hängen. Da gibt es auch einen schönen englischen Ausdruck, den ich noch nicht kannte. Swallow the anchor. Mhm. Also dass er den Anker schlucken, was dann heißt, ja, dass er quasi an Land geht, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Ja, vielleicht auch ein bisschen besser auf seine Frau aufzupassen, wer weiß. Ist vielleicht jetzt nicht die schlechteste Idee. Jetzt ist aber da noch die Sache mit der Verurteilung zu klären. Ja? Also sie hat es zwar überlebt. Aber hat sie nicht irgendwie gebüßt? Es gibt 2 Gesetze, die jetzt hier zum Tragen kommen. Ja. Das eine sagt, dass jeder, an dem die Strafe ausgeführt wurde, nicht mehr weiter leiden muss und für immer freigesprochen. Und du darfst nicht 2-mal wegen dem gleichen verurteilt also werden. Also vermutlich, sofern er sich nichts anderes zu Schulden kommen lässt. Also sie hat ihre Strafe verbüßt. Sie ist vor dem Gesetz quasi freigesprochen. Das 2. Gesetz sagt aber, dass im Todesfall eine Ehe automatisch aufgelöst wird. Oh. Und die treffen jetzt irgendwie. Die Frage, war sie tot? Die treffen jetzt irgendwie beide zu. Naja, klar, sonst hätte sie der Henker ja nicht runtergenommen. So, ja. Ja. Er erklärt sie in dem Moment dann für tot, weil sonst hat er ja seine Arbeit dann auch nicht ausgeführt. Also auf sie trifft beides zu, ja. Und es steht auch bald der Amtsmann vor der Tür, der ihr das genauso beibringt. Ihre Strafe ist abgegolten, aber sie ist jetzt offiziell nicht mehr verheiratet. Mhm. So, ihr Mann ist Witwer. Okay. Heiraten sie jetzt nochmal? Für eine Weile leben die beiden ganz gut. So. In wilder Ehe? In wilder Ehe. Die Story von Half-Hanged Maggie, das ist so der Spitzname, den sie kriegt. Ah, ja. Okay. Half-Hanged Maggie, die hat sich rumgesprochen. Jetzt kommt raus, dass wirklich ein Decemberist-Album ist. Nee, genau. Aber den Namen habe ich schon mal gehört. Es gibt tatsächlich, glaube ich, auch einen Song. Oder, garantiert. Und die Leute wollen sie sehen, die wollen sie anfassen, die wollen, dass Maggies Glück auf sie abfärbt, logischerweise. Oh. Und die bringen auch Geschenke und Geld mit. Ja? Also deswegen geht's jetzt Patrick und Maggie eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist ein wenig doof, dass Maggie auf dem Weg zum Markt immer fast die Kleider vom Leib gerissen bekommt. Das ist auf Dauer so ein bisschen unangenehm. Ist es nicht ein wenig peinlich, den Henker auch dauernd jetzt am Markt zu sehen? Hallo! Vielleicht ist dem das ein bisschen unangenehm, ja. Meine Performance war nicht die beste. Und auch da sind jetzt die Quellen ein bisschen unterschiedlich. Die eine Quelle sagt, dass sie wenige Tage jetzt nach der ganzen Sache wieder heiraten. Ich habe eine Quelle gefunden, die sagt, dass sie 1 Jahr nach der Verhandlung dann ihren Witwer heiratet. Ist egal, definitiv heiraten die beiden wieder und kurze Zeit später kommt auch ihr 3. Kind auf die Welt. James, geboren 1725. Und ungefähr um diese Zeit beschließen Maggie und ihre Familie auch umzuziehen, ja, weil das Leben halt immer noch nicht so richtig ruhig geworden ist. Ja, jetzt noch mit dem kleinen Kind, so der ganze Trubel, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen blöd. Aber fischt er immer noch als Beruf? Nee, er ist ja quasi an Land. Er arbeitet schon im Hafen und kümmert sich um Boote irgendwie der anderen und bringt auch dann seinen Kindern irgendwie so diese Grundlagen irgendwie bei, aber er fischt nicht mehr selber. Okay. Aber Maggie erinnert sich jetzt an das Angebot mit der Kneipe zurück. Und tatsächlich ziehen sie jetzt nach Nordengland und übernehmen die Kneipe von Joseph Bell und leben fortan von den Einkünften aus dem Verkauf von geschmuggeltem Schnaps. Und auch wie krass, dass das immer noch offen war in diesem Moment, auch dieses Angebot. Ja. Es ist ja jetzt auch nicht so lange her, ne? Also das ist jetzt ja, da ist jetzt lifetime mal ago. Keine zwei Jahre vergangen. So ja, aber trotzdem, wenn dir einer sagt, ja, du, ich gebe meine Kneipe auf, willst du vielleicht? Ja, ja, ich überlege mal. Und zwei Jahre später kommst du an und sagst, ja, ja, jetzt. Es ist schon eine Zeit, aber es ist jetzt nicht. Nicht ja, klar. Nicht ohne, ne? Es kommen aber tatsächlich auch dahin noch Leute, nur um sie zu sehen, ja, weil es so einen Ruf hat. Das macht aber nichts, weil die meisten Leute, die da hinkommen, haben auch ordentlich Durst und deswegen geht es wohl auch irgendwie in Ordnung. Klar. Ja. Sie lebt jetzt dort mit ihren und dann auch über die Zeit noch ein paar neuen Kindern in Berwick, glücklich bis ins Jahr 1753, in dem sie einen natürlichen Tod stirbt. Wie alt war sie dann? 51. Was ziemlich alt ist. Was eigentlich relativ alt ist, ja, für die Zeit. William Bell hingegen erliegt recht früh oder vergleichsweise früh den typischen Leiden eines Schneiders. Die haben immer das Problem mit Stoffpartikeln in der Luft, ja, mit verkrampfter Sitzhaltung. Sowas ist, tut einem Mann auf Dauer nicht so gut. Der wird ungefähr 40 Jahre alt. Er hat auch nie geheiratet und angeblich soll auf dem Totenbett die Locke von einer ganz besonderen Frau fest umklammert haben. Oh. So, jetzt ist die Geschichte wirklich zu Ende. Darauf ein Bier im Maggie Dixon Pub, den gibt es nämlich heute noch in Edinburgh. Ah, schön. Eventuell hätte ich jetzt noch eine kleine Top-Liste. Ja. Anderer schiefgegangene Hinrichtungen. Ich schmeiß jetzt bloß noch direkt auch hier meine Empfehlung hinterher. Das Album The Hazards of Love, ein Album, das eine komplette Story erzählt. Tolle Musik. Müssen wir irgendwie verlinken. Von wem ist das? The Decemberists. Ah, das ist von The Decemberists. Ja. Und das sozusagen, in dem Stile könnte ich mir tatsächlich auch diese komplette Lebensgeschichte vorstellen. Ist quasi fast schon ein Musical dann, oder? Ja, also das ist hat das so einen griechischen Chor? Rock-Album. Also, Top-Liste, schiefgegangene Hinrichtungen. Ich lasse jetzt mal die ganzen, naja, vielleicht nicht alle, aber die meisten Giftspritze-Missgeschicke weg, denn das essen wir hier in 3 Stunden noch. Ja. Denn seit die großen Pharmakonzerne nicht mehr mit Todesspritzen in Beziehung gebracht werden wollen, läuft es mit dem Hinrichten in Amerika nicht mehr ganz so rund, wie man das vielleicht meinen möchte. Also die haben echt Probleme, diesen Wirkstoff, der eigentlich sich da ganz gut bewährt hat, irgendwie herzubekommen, den liefern die einfach nicht mehr und sie behelfen sich mit irgendwelchen anderen Dingen, die offensichtlich nicht ganz so gut funktionieren. Essig. Boah, du liebe Zeit. Es gibt auch wahnsinnig viele Geschichten von Leuten, die das Aufknüpfen überleben. Ja, auch das, ich dachte, das ist mega spektakulär, aber nee, das gibt es relativ häufig. Mal werden die begnadigt, mal werden sie erneut aufgeknüpft, mal werden sie hinterher erschlagen. Da sind die meisten jetzt nicht so spannend, mit Ausnahmen. Zum Beispiel die hier. Der Mörder Man Franks soll 1872 der erste werden, der im Königreich Fidschi erhängt wird. Das Königreich gab es zu der Zeit noch nicht sehr lange. Es wird es auch nicht lange geben. 2 Tage? Es wird es auch nicht lange geben, denn die werden dann von England zur Kolonie gemacht. Aber, also das ist so ein junges Königreich, die haben natürlich auch noch keine berufserfahrenen Henker und die wussten auch nicht so recht, was sie da taten. Ja? Das Seil, das sie verwendet haben, das war nass und sie haben es dann irgendwie über einer offenen Flamme getrocknet. Dann saß der Knoten zu locker, dann zu fest und das Ende vom Lied war, dass der Erhängte nach 3 Minuten am Galgen anfängt zu quatschen und um eine Lösung zu betteln und dann auch die Hände freikriegt und die Schlinge am Hals packt und in einem zu fortquasselt und allen vergibt und die Henker von jeder Schuld freispricht und sie schneiden ihn dann vom Galgen, kümmern sich jetzt aber auch nicht drum, wo er landet, also er kracht relativ unsanft nach unten. Und Zuschauer und Henker fanden das alles so schrecklich, dass niemand sowas nochmal hätte miterleben wollen. Und deshalb wird Franks letztendlich begnadigt und stattdessen in die Verbannung geschickt. Wow. Und es wird auch nie wieder jemand hingerichtet. Es wird auch in Königreich Fidschi nie wieder jemand hingerichtet. Das machen wir nie wieder. Das machen wir nie wieder drüber. Aber überleg mal, wenn du kein Konzeptalbum. Aber wenn du dir das konsequent in den USA tatsächlich vorstellen würdest, mit diesen angesprochenen Giftspitzenproblemen, naja, ne? Ja. Können wir gleich nochmal diskutieren. So ein, zwei Ranglistenplätze später. Ja. 1901 wird der Westen New Mexico. Naja, so wird es der Westen da nicht mehr, oder? 1901? Ein bisschen. Bei einem missglückten Zugüberfall wird Thomas Ketchum festgenommen. Das Urteil. Der Ketchum All. Was? Pokémon. Das. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das Urteil, klar, Todesstrafe. Das ist relativ ungewöhnlich. so eine harte Strafe für sowas. Und er wird auch der Einzige in der Geschichte New Mexicos bleiben, der für einen bewaffneten Zugüberfall hingerichtet wird. Gibt es eine Begründung? Grausamkeit? Oder? Puh, vielleicht dachten sie sich, sie müssen das jetzt auch einfach mal probieren. Oder das war Exempel statuieren? Denn bei denen war das ähnlich, ja. Also da gab es, die hatten nicht viel Erfahrung mit Hinrichtungen. Naja. Die öffentliche Hängung wird dann auch erst ein paar Mal verschoben. Als sich dann aber abzeichnet, dass seine Gang eventuell zu seiner Rettung eilen könnte, setzen sie dann doch eiligen den Termin fest und es gibt an dem Tag eine Riesenfeierlichkeit. Schließlich gab es sowas in Union County, New Mexico vorher noch nicht. Also werden die Läden geschlossen, die Saloons geöffnet. Schaulustige kommen aus allen Ecken des Countys. Es werden auch Eintrittstickets verkauft. Und wie gesagt, die haben noch keine Erfahrung mit Hinrichtungen. Also üben sie vorher nochmal mit einem Sack, ja, was so, um rauszufinden, was so Seillänge und Knoten und so weiter angeht. Und dann kommt auch die Stunde der Wahrheit. Unzählige Schaulustige. Die letzte Worte des zum Tode Verurteilten: Goodbye, please dig my grave very deep. All right, hurry up. Und dann, zack, mit zwei Hieben durchtrennt der Sheriff das Seil, das die Bodenklappe hält. Und weil das Seil mit der Schlinge aber viel zu lang ist und der Typ im Gefängnis auch ein bisschen zugelegt hat, rauscht Ketchum mit solch einer Wucht nach unten, dass er sofort geköpft wird. Boah. Nur der Sack über seinem Kopf verhindert, dass der Kopf irgendwie durch die Gegend fliegt und später wird man den auch wieder annähen, also den Kopf, nicht den Sack, bevor man ihn dann verbuddelt. Okay. Gibt es wohl auch hin und wieder mal, also nicht so häufig. Es gibt einen ähnlichen Fall, wird berichtet, England 1601 und später nochmal irgendwo in einem US-Gefängnis 1930, aber das sind jetzt auch so die paar wenige Fälle, die ich da finden konnte zu dem Thema. Schön. Weil du sagst letzte Worte, musste ich dran denken. Es gab mal einen Bericht über eine Henkersmahlzeit von einem Mann, der hat sich einfach nur eine Olive mit Stein gewünscht als letzte Mahlzeit. Und er gesagt hat sozusagen, wenn er dann beerdigt wird, dann wächst seiner Hoffnung nach auf dem Grab dann ein Olivenbaum als Zeichen des Friedens, weil er so viel Schuld auf sich geladen hat und ihm das alles so leid tut. Das klingt total schön, nur dass auf einem Friedhof kein Baum gewachsen wird wahrscheinlich. Wenn er überhaupt verbuddelt wird und nicht kremiert. Also weiß ich alles nicht. Aber ich habe mal eine Bilderreihe gesehen von letzten Abendmahlen. Also das haben die Amis ja früher gemacht. Mhm. Betonung leider auf früher, weil das gibt's nicht mehr. Dass du dir wirklich halt noch was wünschen durftest, ja, was das haben die relativ lang durchgezogen. Ja. Ich habe auch in dieser ganzen Recherche dann irgendwie immer so gedacht, boah, ist ja krass und was die mit dem gemacht haben. Und du musst aber auch immer dann mal kurz darüber überlegen, warum die Leute dann in der Situation sind, in der sie sind. Ja, aber also. Da hält sich dann das Mitleid auch irgendwie in Grenzen, ja. Ja. Wenn Leute für Vergewaltigung von Dreijährigen irgendwie hingerichtet werden, ja. Bin ich bei dir. Für mich erledigt sich die komplette Diskussion um die Todesstrafe einfach immer mit dem Gedanken, was, wenn es doch nicht der Fall war? Du, wir müssen nicht über die Todesstrafe diskutieren. Nee, ja, das glaube ich, führt jetzt viel zu weit. Ich bin da auch dagegen, aber dann irgendwie zu sagen, naja, der hat jetzt nochmal eine tolle Mahlzeit. Okay, lass uns, okay, ist ja egal. Ich finde einfach das Konzept, dass du dir, wenn du nur eine Sache noch essen dürftest, quasi, das ist eine typische Dominik-Frage. Ja. Ja, ja, so, was würdest du essen, wenn du jetzt ein einziges Gericht noch essen dürftest? Das und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Oh, das wird man am Ende der Folge noch beantworten. Was wäre es denn? Ein Keckbrot. Keckbrot? Keck. Ja, ja. Sollte man vielleicht kulturell erklären. Kennt nicht jeder, oder? Das macht nichts. Googeln. Wer es kulturell nicht kennt. Aber wie schreibt man? Ja, das muss man auch googeln. Also so wie gehacktes. So. Ähnlich wie Matt. Also, nächster. Platz 3. Also nee, ich bin in einer losen Reihenfolge. Das ist keine Rangliste. Ja. Die Hinrichtung von William Kemmler, dem verurteilten Mörder seiner Ehefrau, die verlief auch nicht ganz reibungslos, denn er hat das unglückliche Los, der erste Verbrecher auf dem elektrischen Stuhl zu werden. Das Jahr 1889, die Stromversorgung, wackelig. Nach 17 Sekunden mit 700 Volt war der Strom erstmal weg. Mhm. Und es brannten Fleisch, Klamotten, aber William war immer noch bei vollem Bewusstsein. Es brauchte dann nochmal 2 Minuten bei über 1000 Volt, um den Typen vollends durchzugaren. Und das dürft ihr durchaus wörtlich verstehen. Eine der Elektroden brannte sich komplett durchs Rückgrat. Yeah. Im Raum gab es Rauch und Gestank. Zwei der anwesenden Zeugen fielen in Ohnmacht. Das würde ich auch tun. Und irgendeiner muss sich dann ja gedacht haben, ey, das lief gar nicht so schlecht. Das müssen wir unbedingt mal wiederholen. Genau das, was der Philipp gemeint hat. So, jede andere Nation, oh Gott, was für ein Desaster. Und die Amis so, ja geil, das hat ja super funktioniert. Es gibt doch auch dieses, In welcher Folge hat man das mit den, in der Folge 2 oder so, war das doch das mit dem Elefanten, der hingerichtet ja, wurde auf dem elektrischen okay, Stuhl. Mit dem Edison. Ja, ja. Mit den, also, puh, ja. Mhm. Da gibt es auch ein fieses Video zu. Es gibt auch noch die Elektrifizierung von Jesse Taffaro im Jahr 1976. Der hatte zwei Cops erschossen und dafür steht mir in den USA keinen Spaß. Weil die Hinrichter aber keinen natürlichen Schwamm als Elektroden am Kopf verwendeten, sondern einen synthetischen, schoss sofort, nachdem der Henker den Schalter umlegte, eine 15 cm lange Stichflamme aus seinem Kopf. Aus dem Kopf. Die Hinrichtung dauerte trotzdem ganze 7 Minuten. Die anderen Insassen behaupteten später, sie hätten das brennende Fleisch im ganzen Gefängnis riechen können. Witzig, später stellt sich raus, dass nicht Traffaro die beiden Polizisten erschossen hatte, sondern sein Kumpane Rhodes. Das ist genau das, was der Philipp immer gesagt hat. Ja gut, aber die waren zusammen unterwegs an der Stelle. Es war, also er war nicht komplett unschuldig. Ja, ja, ja, bin ich immer noch bei dir, aber du kannst halt nie bei keiner Sache der Welt immer hundertprozentig. Aber was glaubst du, wie 7 Minuten sich ziehen? 70 Sekunden wäre schon saulang. Wenn was mega unangenehm ist. Aber ganz ehrlich, selbst moderne Hinrichtungsmethoden sind nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Das ist eine Katastrophe. Christopher Newton aus Ohio hatte es satt, dass sein Zellenkumpane ihn beim Schach immer gewinnen hat lassen. Also der hat immer aufgegeben. Und deshalb hat er ihn umgebracht. Todesstrafe. Das ist einer der sinnlosesten Gründe, die ich jemals gehört habe. Es brauchte insgesamt 10 Injektionen und über 2 Stunden bis bei dem Mörder im Jahr 2007, bis der endlich das zeitliche Segen. 2007? Ja, ja. Das ist halt genau das. Das wird halt echt nicht besser. Also scheinbar war er mit 130 Kilo etwas übergewichtig. Ja, aber das kann man ja auch leicht berechnen. Und deswegen, nee, aber deswegen haben die keine passende Vene finden können, beziehungsweise sind die Venen immer gleich kollabiert, wenn sie den... Es gab auch einen Fall von einem, der da gibt es ein Foto, wie der danach dasteht und grinst und alles voll Pflaster hat an seinen Armen, weil die zig Venen probiert haben und die alle irgendwie kollabiert sind und sie ihn deswegen nicht zu Tode spritzen konnten. Okay, bei dem ist es so, dass es über 2 Stunden dauert und er zwischen den Versuchen, deswegen habe ich es aufgenommen, weil ich es witzig fand, zwischen den Versuchen durfte er aufs Klo gehen. Gerade. Okay, ich wollte ja eigentlich, ich wollte ja eigentlich keine Giftspritzen moderner Hinrichtung erzählen. Darf ich was mega Widerliches zwischenfragen? Ja, wir sind eh schon so drüber. Das ist ja tatsächlich ein Problem, dass du dich einscheißt in dem Moment. Ich denke mir mal, die arme Putzfrau. So, na, keine Ahnung, du hast dann irgendwelche Fleischstückchen, irgendwelche Röstaromen und dann hast du noch die ganze Kacke überall. Da kann ich dir auch noch schön den Fall von Clayton Lockett erzählen, der auch mit der Giftspritze hingerichtet wurde, was irgendwie auch überhaupt nicht geklappt hat. Und der Arzt hat dann nach einer Dreiviertelstunde ihm die Spritze wohl irgendwo in den Schritt gerammt, was dann eine so völlig entnervt Arterie getroffen hat und einen riesen Blutbad veranstaltet hat. Okay, jetzt lassen wir das. Mich wundert es ja fast, dass es als Hinrichtungsmethode von einer wirklich hohen Klippe runterschmeißen kaum gibt. Weil ich meine, mal blöd gesagt, wenn du jemand so 100 Meter runterschmeißt, das ist halt... Also ist halt ist wahrscheinlich null, barbarisch. Ja, ist halt barbarisch, ja. Aber das ist die Todesstrafe eh. Also, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Lady Margaret Pole. Was fiel 1538 der blutrünstigen Regentschaft Heinrichs dem VIII. Zum Opfer. Dumm nur, dass auch die 65-Jährige einen unerfahrenen Henker erwischte. Der verfehlte mit dem Ball beim ersten Schlag ihr Genick und beim zweiten auch und beim dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und achten ebenfalls. Wie betrunken war die denn bitte? Auch Nummer 9 ging daneben, genauso wie Nummer 10. Erst der 11. Hieb saß und trennte endlich den Kopf von dem Körper. Kurz darauf wurde er dann geköpft dafür. 1886 wurde Pole vom Papst zur Märtyrin ernannt. Also er hat wahrscheinlich jetzt mit der Hinrichtung selber nichts zu tun, aber fand ich dann eine schöne Wendung der Geschichte. So, jetzt wird's schwierig. Gingaif Lorsungnern war eine Nanny in Thailand. Thailand. Die nach einem Disput mit ihrem Arbeitgeber aus Rache deren Kind entführte. Sie verlangte Lösegeld, das aber nicht bezahlt wurde. Also wurde der Junge, angeblich nicht von ihr, sondern von ihrer Bande, erstochen. Sie war dann ziemlich reumütig und behauptete, der tote Junge spräche zu ihr. Also sie ist dann so ein bisschen durchgedreht im Knast. Und sie war insgesamt ziemlich aufgelöst und untröstlich und hat immer behauptet, sie ist unschuldig. Als man sie dann ans Kreuz bindet, um sie als erste Frau Thailands zu erschießen, ist sie total aufgelöst. 10 Kugeln, bis der Arzt sie für tot erklärt. Als man sie abnimmt und in die Leichenkammer schafft, beginnt sich ihr Körper aber plötzlich zu bewegen. Die Leute aus dem Erschießungskommando gerieten in Panik. Einer versuchte gar, sie zu erwürgen. Schließlich brachte man sie ein zweites Mal nach draußen ans Kreuz. Und bis sie da oben war, waren dann alle über und über mit Blut besudelt. Haben die gekreuzigt, um sie zu erschießen? Festgebunden. Naja, aber das ist ja Kreuzigung. Kreuzigung ist ja nur, dass es halt lang, dass du halt lang hängst irgendwann und dann am Körpergewicht. Genau. Ja, aber das ist schon trotzdem ziemlich hart. Und dann haben sie sie da nochmal hochgebunden, also ein riesen Blutbad und dann nochmal 15 Kugeln in sie rein, bis sie dann endlich tot war. Also insgesamt 25. Womöglich hängt der Untod von Frau Gingarev mit dem Cartagena-Syndrom zusammen. Also der Tatsache, dass sie das Herz nicht am linken, sondern am rechten Fleck hat. Also die haben einfach irgendwie am Herz vorbeigeschossen und das mag ein Grund sein, warum sie die ersten 10 Kugeln überlebt haben. Die thailändischen Erschießer sind ja ganz schön im Musterschützen, wenn die mit 25 Schuss immer genau ins Herz getroffen haben. Das glaube ich fast nicht. Dass auf die falsche Seite. Haben. Da musst du ja allein schon ausbluten. Geschweige denn, dass du würdest doch denken, dass da Streuverluste auch mal zufällig ins richtige Herz gehen. Aber also egal. Ich behaupte, dass da wahrscheinlich auch Leute einfach absichtlich vorbeischießen. Und ja. Ja, ist ja so eine moralische Komponente, dass du auch mehrere Erschießer hast und genau. So. Ja. Da gibt es auch, glaube ich, so eine Story oder so ein Interview mit den Leuten von diesen Erschießungskommandos. So, das ist auch eine relativ krasse Geschichte. Mhm. Und ich glaube, ich habe den Link mit in den Shownotes. Also wenn das interessiert, kann man da mal nachlesen. Und dann war da noch Helene Gillet, die 1625 im Alter von 21 oder 22 Jahren wegen einer verdeckten Schwangerschaft und Kindsmord geköpft werden sollte. Als Beweis diente eine Decke mit den Initialen HG, in die das tote Kind eingewickelt war. Also man braucht auch manchmal nicht viel mehr. Insgesamt ist der Fall relativ diffus. Zur Hinrichtung gibt es aber ein paar brauchbare Aufzeichnungen. Der Scharfrichter Simon Grandjean soll das Urteil in Dijon vollstrecken. Die Und, Stadt des Senfes. Genau, wurde sie erst später. Wirklich? Naja, ich glaube 1600 irgendwas war die noch nicht. Naja, unterschätzt das man nicht. Den gibt es schon ganz schön lange, den Dijon-Senf. Aber der Marke und der Bedeutung. Ich lasse die These einfach so im Raum stehen. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube tatsächlich, dass selbst die Marke, die haben irgendwie draufstehen, gibt es schon seit 3 Millionen Jahren. Das glaube ich nicht. Also egal. Der Herr Grandjean wurde von seiner Frau unterstützt, also die seine Assistentin war. Und auch hier war eine kleine Menschenmenge anwesend. Die waren ziemlich erschrocken, als der Henker beim ersten Schlag nur die Schulter seines Opfers traf. Eine klaffende Wunde auf der Plattform spritzte das Blut. Helene schrie und wimmerte. Das glaube ich, das tut weh. Das Publikum war erzürnt und warf Gegenstände auf Grandjean. Und der Henker war insgesamt mit der Angelegenheit heillos überfordert. Mhm. Aber seine Ehefrau drückte ihm das Schwert wieder in die Hand und zwang ihn, die Sache zu vollenden. Also, nächster Versuch. Der wurde von den Haaren von Helene abgelenkt. Wie auch immer das genau geht, weiß ich nicht. Aber er verursachte nur eine weitere heftige blutende Wunde im Nacken. Und dann eskaliert das Ganze. Das Publikum komplett außer sich, die Ehefrau auch. Während Grandjean flüchtet und sich in der Kapelle einschloss. Was für eine erwachsene Reaktion. Wollte seine Frau die Sache zu Ende bringen. Sie schlug auf Helene ein, würgte sie und versuchte ihr mit einer Schere den Rest zu geben. Das gab jetzt aber den Dijonen den Rest, denn hinrichten ist das eine, aber so eine Stümperaktion geht einfach nicht. Eine Schere. Die stürmen aufs Podest und fallen über die Frau des Scharfrichters her und die eifrige Assistentin wird von der Menge einfach erschlagen. Alter Vater. Und dann zieht die Menge auch noch weiter und zieht den Henker aus dem Versteck und prügelt auch noch den zu Tode. Ne. Die schwer verletzte, halb bewusstlose Helene wurde im Anschluss von einem Arzt versorgt und obwohl das Todesurteil weiter in Kraft blieb, fand sich in Dijon niemand, der es vollstrecken wollte. Gab ja auch keinen Scharfrichter mehr. Schließlich wurde Helene von Louis dem 13., Beiname der Gerechte, begnadigt und sie lebte noch viele Jahre. Und weil ähnliche Geschichten in Frankreich im Mittelalter öfters mal vorkamen, erfand man schließlich die Guillotine. Die Guillotine. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Also mit der Frau Gillet. Ich hätte jetzt vermutet, dass die Guillotine aus Massengründen, dass sie das, weil die so viele Leute gekillt Masse haben. Masse und Sauberkeit sozusagen, also im Sinne von sauberes Handwerk. Okay, gut. Wollt ihr Fun Facts über die Guillotine? Sehr gerne. Aber ich bin mir sicher, dass gerade die ersten Prototypen dann doch öfter mal auf halbem Wege. Wie hieß der Erbauer der ersten Guillotine? Mit Nachnamen bestimmt Guillotine. Nee, ich weiß es nicht. Tobias Schmidt. Ach, wirklich? Ja. Guillotine hat das Ding weder erfunden noch eingesetzt. Er war nur derjenige, der aufgrund der Grausamkeit fehlgeschlagener Hinrichtungen empfohlen hatte, statt es mit dem Schwert zu machen, einen mechanischen Enthauptungsapparat einzusetzen. Also doch ein Stück weit, oh, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ist es nicht so, dass, Mensch, wie heißen denn die deutschen Sozialgesetze, die nach einem Politiker benannt sind? Hartz IV. Ja, ist es nicht tatsächlich auch, dass die ein Expertengremium gefragt hat und dann gesagt hat, ja, okay, dann machen wir das genau so und so, so und so. Und dass es seinen Namen trägt, weil er es halt eingebracht hat? Dünnes Eis, weiß ich nicht. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Aber bei Guillotine ist es definitiv so. Ja. Er hatte mit dem eigentlichen Apparat und den Hinrichtungen gar nicht wirklich was zu tun. Aber sozusagen, also nicht falsch verstehen, der Herr Hartz hat ja auch gesagt, das muss so sein. Also von daher ist auch nicht, dass der jetzt damit gar nichts zu tun hätte. Also hier in dem Fall gab es Gutachten und Untersuchungen, unter anderem durch den königlichen Leibarzt Antoine Louis. Und in Auftrag gegeben wurde das Ding dann vom Henker Sanson bei eben jenem Tobias Schmidt, der seine Konstruktion dann erstmal mit Schafen testete, was eigentlich ganz gut funktionierte. Kurze Frage, war das Deutsche? Elsässer vielleicht? Ich habe es jetzt wirklich nicht vertieft an der Stelle. Ja, das könnte man mal noch nachschlagen. Also der hat es erst versucht mit Schafen, ob sein Apparat funktioniert. Das ging. Dann hat er sich Leichen besorgt, hat es da nochmal versucht. Das ging nicht so gut. Dann hat er das Gewicht nochmal erhöht, des Fallbeils, und hat dann die charakteristische schräge Klinge eingesetzt. Und damit hat es dann eigentlich in allen Testfällen gut funktioniert. Ah, okay. Man lernt halt wirklich was hier. Ja, ja, ist geil. Also ne? Wenn ich mir überlege. Unnützen Kram. Ja, nein, aber das ist so ein typischer Fall von, wusste ich vorher nicht. Und das war doch deine Frage, was hast du heute gelernt? Jeden Tag lernt man etwas und heute lernen wir. Und jetzt kommt's noch. Benannt wurde die Maschine erstmal nach diesem Leibarzt Antoine Louis. Also das hieß Louison oder Louisette. Die Presse fand dann aber Guillotine irgendwie schmissiger. Und so hat sich dann durchgesetzt. Ja. Mhm. Es gab dann noch volkstümliche Spitznamen. Jetzt wird es noch schwieriger. Le Rasoir National, das nationale Rasiermesser. Und, besonders schön, La Raccourcisseuse, die Kurzmacherin. Oh. Muss ich immer an Robin Hood von Mel Brooks denken, wo er die Beschneidung mit so einer Mini-Guillotine macht. Und Zeit seines Lebens hat Guillotine ziemlich unter der Verwendung seines Namens für dieses Mordinstrument gelitten. Also der fand es nicht so geil. Ja gut, aber was hat er denn gedacht, was passiert? Naja, gut, ich meine, mit der französischen Revolution hat er nicht gerechnet. Nein, er hat sich für die Menschlichkeit eingesetzt und dann trägt das eins der größten Mordinstrumente, das dann halt in der Zeit der französischen Revolution so irgendwie wurde. Einfach. Ja, ja, okay. Und dafür ist er dann quasi der Namenspate. So, das naja, das ist halt, wie wenn du jetzt sagen würdest, du mischst einen besonders, um jetzt wieder bei dem Beispiel zu bleiben, du bist der Erfinder von eben so einer Substanz, die Leute schnell und zuverlässig tötet und dann wird es halt für die Todesstrafe verwendet, aber nicht bloß einmal, wo du sagst, oh, anstatt dass jemand lang gequält wird, hast du jetzt den Vorteil, dass es jetzt schnell und pseudohuman geht, aber trotzdem, da wird halt jemand getötet. Aber und in dem Fall nicht bloß einer, sondern ja, doch schon die eine oder andere Person. Ich muss ja mal, das ist ein bisschen Anti-Schindlers Liste, so wenn du nur ein Menschenleben rettest, dann rettest du die ganze Welt. Wenn du eine Guillotine erfindest, um eine hinzurichten, dann richtest du die ganze Welt hin. Also ich denke mir, das ist, hey, was soll denn das? Das ist ja wohl echt eine Unverschämtheit. Ich habe hier so voll schön philosophisch. So schön den letzten Satz gerade, ja. Wenn du einen rettest, dann rettest du die ganze Welt. Okay. Sorry, davon habe ich mich jetzt. Kommt doch mehr in die Kinos. Ja, 25 Jahre. Ich werde echt alt. Was? Weil die politische Botschaft derzeit so aktiv und aktuell sei wie noch nie, hieß es. Also mein Was hat sich jetzt eher darauf bezogen, dass der vor 25 Jahren in den Kinos war. Alter, sind wir alt. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, und jetzt gebe ich einfach noch ein Versprechen ab und hoffe, dass ich es auch einhalten kann. Als nächste Bonusfolge würde ich gerne eine Topliste der berühmten letzten Worte von Hingerichteten präsentieren. Oh ja, das klingt nach ganz viel Spaß. Cool. Bis zum nächsten Mal dann. Bleibt dran. Tschüss. Also nee, bleib nicht dran, mach aus. Nicht dran. Wer weiß, was als nächstes für ein Podcast jetzt kommt? Das weißt doch du nicht. Komm, jeder empfiehlt noch schnell ein. Damit die Leute, wenn jetzt der Podcast zu Ende geht und es ist der letzte in eurer Playlist, dann empfiehlt, jeder muss noch ganz schnell einen empfehlen, dann empfehle ich, ich habe jetzt keinen da gerade. Dann empfehle irgendeinen, ist egal, dann empfehle ich schnell das Brombeerlabor und Kotaku Splitscreen. Der will doch nur spielen. Das hört ihr dann weiter. Nee, hört den Hobbyquerschnitt. Oh ja. Auch super. Und die autistische Wahrnehmung. Oh, gern. Oder die Zeichnerrunde. Tschüss. Kann ich jetzt endlich auf Stopp drücken? Ja.